Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu Lob und Tadel Ausgabe 22. Das Thema ist heute Podcasts. Podcasts, ja, Podcast kommt von iPod, also diese tragbaren Dinge, und Casts von Ausstrahlen. Und Podcasts sind Radiosendungen im Internet. Man kann sie hören, wann man will, diese Sendungen. Man kann sie abonnieren, kostenlos. Oft sind es Radiosendungen von etablierten Rundfunkanstalten. Da findet man dann die Sendungen, die man auch vom normalen Radio schon kennt. Oft und immer öfter sind es aber auch Radiosendungen von Menschen, die etwas ganz Besonderes wissen oder wissen wollen und jemanden kennen, der das weiß. Das sind dann die Radiosendungen der unabhängigen Podcaster, die man bisher nicht im Radio hörte. Sie sprechen oft lange mit ihren Gesprächspartnern, aber man kann da gut zuhören, weil man ja am Thema interessiert ist, das sie anbieten. Die Technik ist auch mittlerweile so fortgeschritten, dass man zu den Sendungen der Radiosender keinen Unterschied mehr merkt. Und dann spielen sie eben ihre Karte aus, denn so lange in die Tiefe gehende Gespräche findet man bisher bei den etablierten Radiosendern noch nicht. Also ran an die Podcasts. In der Ausgabe 22 von Lob und Tadel stelle ich euch zwei Podcaster vor. Daniel Messner von den Stimmen der Kulturwissenschaften und Florian Freistetter von den Sternengeschichten. Und anschließend hören wir noch der Hamburger Medienwissenschaftlerin Nele Heise zu, mit der ich über das Phänomen Podcasting gesprochen habe. Auszüge aus dieser Sendung kommen übrigens im Ö1 Radioprogramm Moment Leben heute am 9. Juli 2014 um 14.40 Uhr. Ja, die kommen dann im Radio. Ein 10-Minuten-Beitrag. Also in aller Kürze und ein Überblick mit einigen Details. Die Langversion, die Tiefe, ja, das Detail dann in der vollen Ausführung, das gibt's hier in unserem Podcast zu Bildungsfragen in Lob und Tadel. Jetzt. Nicht vergessen, anders als beim Radio gibt es bei Podcast auch eine Pause-Taste. Und dank Instacast und Podlove Player gibt es auch Kapitelmarken. Da kannst du dann gleich mal vorspringen, wenn dich etwas Besonderes interessiert. Erster Teil also, das Gespräch mit Daniel Messner, in dem wir Erfahrungen über das Podcasten austauschen, das Phänomen vorstellen, und in diesem Gespräch werden wir auch über seinen Podcast Die Stimmen der Kulturwissenschaften sprechen. Der Anfang ist immer das Schwierigste eigentlich, ja, gell? Stimmt. Beim Radio sagt man immer irgendwie, da gibt's so diese vorgefertigten Formate, da wird nicht viel variiert. Also manchmal werden die Hörer begrüßt, aber es ist wohl überlegt, ob man sie begrüßt oder nicht. Und beim Podcast irgendwie schleift man sie so rein. Bei dir aber nicht, oder? Bei deinem Podcast? Nee. Du fängst immer wirklich offiziell an. Ja. Sagst Hallo und. Genau, ich habe mir irgendwann diesen Standardsatz überlegt, den ich auch im Grunde nicht mehr verändert habe, den ich immer wieder so sage. Weil ich auch immer Schwierigkeiten habe. Beim Podcasting sagt man immer, es geht darum, ein persönlicheres Verhältnis zu den ZuhörerInnen aufzubauen. Und ich habe damit am Anfang meine totalen Schwierigkeiten gehabt, weil ich will eigentlich mich selber so weit wie möglich aus dem Format rausnehmen. Also ich habe eigentlich, bevor ich Podcasts gemacht habe, habe ich so Audio-Slideshows gemacht, wo ich die Fragen, die ich gestellt habe, dann immer eingeblendet habe. Weil ich will eigentlich meine Stimme, wollte ich zunächst mal gar nicht auf Band haben und wollte sie auch gar nicht veröffentlichen. Und das kam dann sukzessive. Also ich habe dann meine Stimme mit reingenommen, indem ich dann meine Fragen dann auch gestellt habe. Die Fragen sind dann auch mal länger geworden. Am Anfang war das immer nur so ganz kurze Fragen. So, worum geht es in dem Projekt? Was interessiert dich? Und das ist dann sukzessive immer mehr geworden. Und am Anfang, so in den ersten 20, 30 Folgen, gibt es auch gar keine Verabschiedung. Da gibt es dann, der hört einfach auf mit einem Satz von dem Interviewpartner. Und dann habe ich irgendwann angefangen, okay, auch ich mache auch eine Verabschiedung und ich versuche eben auch, mich selbst in das Format mit einzubringen. Aber das war eben erst eine Entwicklung auf Zeit. Wie viele Folgen hast du denn braucht dazu? Ja, ich schätze so die ersten 20 Folgen waren so die Experimentierfolgen, wo ich auch versuchen musste, erst herauszufinden, was ich eigentlich will und wohin dieses Format so läuft. Du hast vor kurzem Folge 79 gemacht, gell? Ah, 74. Was? Ah ja, 74, genau, 74 ist es. Mit Jan Hecker-Stampel, Stampel, genau. Sagt man, oder? Ja. Über digitale Geschichte, habe ich heute gehört. War interessant. Danke. Ja, war fein. So, was wir jetzt gemacht haben, war ein Hechtsprung ins Wasser, also ein Kopfsprung ins Wasser, also voll rein. Kennst du deine Hörer? Nee, man bekommt relativ wenig konkrete Rückmeldungen. Also es gibt schon Rückmeldungen über diverse Kanäle, also die wenigsten über Kommentarfunktionen auf der Seite selber, sondern die meisten kommen dann über Twitter oder über Facebook, wobei ich die Facebook-Seite vor kurzem gelöscht habe. Mhm. Warum? Es gibt bei Facebook den Trend, Seiten nur noch dann anzuzeigen, wenn man dafür zahlt oder wenn sie geshared werden, also wenn sie geliked werden. Das heißt, ich habe irgendwann festgestellt, dass eine Folge, ich hatte ungefähr 200 Friends, also 200 Likes für die Seite. Mhm. Und zu Beginn war es so, dass jeden Beitrag, den ich dort veröffentlicht habe, circa von 100 bis 150 Leuten gesehen wurden. Und dieser Prozentsatz ist immer niedriger geworden, sodass am Ende eine Folge, die ich dort veröffentlicht habe, von 10 bis 20 Leuten gesehen wurden, außer man zahlt dafür. Also man muss dann eben einen gewissen Betrag zahlen, mhm, und dann wird er anderen Leuten angezeigt. Und das ist irgendwie eine Geschäftspraktik, die ich nicht unterstützen will und die ich auch denke, der Idee von einem Social Network einfach auch entgegensteht. Das ist dann auch dieser eigenwillige Algorithmus, mit dem Facebook dann auch die Inhalte eben darstellt. Genau. Eine Vorauswahl trifft, was denn jetzt ich, Lothar Bodingbauer, sehen werde. Genau. Und mit bezahlen würdest du dann dabei vorkommen. Nein, das wollen wir nicht. Nein. Und vor allen Dingen, weil ich eben denke, am Ende werden dann nur noch Beiträge angezeigt von PR-Firmen, die einfach dafür bereit sind, Geld zu zahlen. Mhm. Und ja, ich denke, das ist nicht das, wo es darauf hinlaufen soll. Es geht heute um die neue deutsche Podcast-Welle. So nenne ich's. Es hat nämlich damit begonnen, dass plötzlich im Internet Menschen die Möglichkeit hatten, Radiosendungen zu machen. Das war ungefähr 1995. Da hat mir jemand in der Volkshochschule, wo ich gearbeitet habe, wir haben dort Radiosendungen gemacht für Radio Nachbar in Not. Also so eine ORF-Geschichte über den Mittelwellensender Wien-Wiesenberg. Da hat mir einer erzählt, dass es Podcasts gibt. Das war 1997. Also man muss da wirklich genau sein. Da kamen die MP3-Player auf und plötzlich hat er gesagt, Podcasts sind eine Möglichkeit, selbst Radiosendungen zu machen und im Internet zu verteilen. Ich habe das so irgendwie zur Kenntnis genommen, wie vorher einmal, wie mir wer erzählt hat, dass es E-Mail gibt. Irgendwie ist schon verständlich, das ist ein Brief auf elektrisch, aber nicht genau gewusst, was das ist. Oder www, World Wide Web. Also ein völlig neues Konzept Podcast, das 1997 da entstanden ist. Das aber sehr schnell verschwunden ist wieder, weil einfach die Qualität der Beiträge zu schlecht war. Und da hat das Radio einfach um Längen immer gewonnen. Und jetzt aber, in den letzten wenigen Jahren, gibt es eine neue Welle, die maßgeblich aus Deutschland kommt, um eine Gruppe, die sich aus dem Chaos Computer Club, die unter Anführungszeichen guten Hacker aus Deutschland, entwickelt hat, Tim Pritloff und einige Menschen mehr, die begonnen haben, plötzlich eine Radioqualität, nämlich die reine Klangqualität, in diese Podcast-Landschaft zu bringen, auf der einen Seite. Und das Zweite war, dass man auch Möglichkeiten geschaffen hat oder dass die jetzt Möglichkeiten schaffen, sie mit schönen Playern auf eigenen Internetseiten zu veröffentlichen. Es ist aber nicht nur der Player, es ist auch die ganze Kette vom Aufnehmen bis über die Klangbearbeitung, über das Veröffentlichen irgendwie ein gesamtes schönes Paket geworden, was diese neue deutsche Podcast-Welle ermöglicht hat. Und das waren lauter eigentlich technische Sachen, die es aber in sich haben, weil sie nämlich diese Gesprächskultur und diese Kultur, dass jemand erzählt, was er tut, so sehr an den Mann oder an die Frau gebracht haben, wie es einfach jetzt der Fall ist. Man abonniert sich, in deinem Fall, Daniel, die Stimmen der Kulturwissenschaften. Und ich möchte mit dir heute ganz gerne darüber reden, über diese Gesprächskultur, über diese Informationsvermittlungskultur, die da jetzt plötzlich, ich finde, sehr revolutionshaft betrieben wird. Denn Auch du befreist die Inhalte vom Radio. Ja, würde ich auch sagen. Also was man da dann sehr schön sieht, oder ich finde, Podcasting ist ein sehr schönes Beispiel von einer Verschränkung zwischen Gesellschaft und Technik. Also Technik ermöglicht gewisse Dinge und sie haben gesellschaftlichen Impact oder haben eben Auswirkungen darauf, wie Wissen kommuniziert wird zum Beispiel. Also das ist jetzt das Thema, das bei meinen Podcasts für mich im Zentrum steht. Können wir das gleich an einem ganz konkreten Beispiel machen? Eine Sendung, eine Folge von dir habe ich gehört. Also jetzt für Leute, die jetzt zuhören und von dem keine Ahnung haben. Podcast ist im Wesentlichen eine Radiosendung, die ich mir im Internet anhöre, runterlade auf meinen Player. Das ist wie, hört sich an wie Radio, ist ein Soundfile, das kann ich auch auf meinem iPhone spielen, auf einem MP3-Spieler, was auch immer, auf meiner Stereoanlage daheim, zu einer Zeit, zu der ich hören will, zu einem Thema, das ich eben hören möchte. Und deins ist Stimmen der Kulturwissenschaft. Bei dir geht's um Kulturwissenschaften. Und eine Sendung, das war meine erste, die ich gehört habe, war Provenienzforschung. Und die war so super interessant, dass ich hab's beim Laufen gehört und ich höre die Dinge, da habe ich Ruhe, immer beim Laufen. Ich kann also auch 2 Stunden zu einem bestimmten Thema, wie lange war denn die Provenienzforschung? Die war schon lange. Ich denke so 1,5 Stunden, ja. 1,5 Stunden über Provenienzforschung. Wo kommen die Bilder her? Wohin sind sie verschwunden? Ich meine, das hört sich keiner normalerweise freiwillig an, aber ich habe es mir eben freiwillig. Also man kann niemanden zwingen, das anzuhören, aber ich habe mir das freiwillig angehört, weil mich das Thema interessiert hat, weil mich die Gesprächsführung interessiert hat und weil mir so etwas im Radio nicht unterkommt, zu einem Thema Provenienzforschung 1,5 Stunden am Stück zu hören. Pfah! Ich denke, auf der einen Seite, also ein wichtiger Punkt, der da schon deutlich wird, ist, dass man bei Podcasts einfach keine Begrenzungen hat. Man hat keine Formatbegrenzung, man kann viel mehr experimentieren und man hat natürlich viel mehr Zeit zur Verfügung. Also eine Folge kann 1/2 Stunde dauern, aber sie kann auch 5 Stunden dauern. Und im Grunde genommen geht's nicht darum, ein bestimmtes Format ausfüllen zu müssen. Was die Länge allerdings betrifft, so mit 1,5 Stunden, zum Beispiel jetzt diese Podcast-Folge, da muss man sagen, die Susanne Hehnberger, die ich dort interviewt habe, die macht natürlich auch Vorträge zu dem Thema und die dauern auch 1,5 Stunden. Also das ist sozusagen ein Format, was in einem akademischen Betrieb eigentlich ganz normal ist, dass eine Vorlesung 1,5 Stunden dauert. Also diese Dauer an Wissensvermittlung ist eigentlich jetzt nur was in so in populären Medien wahrscheinlich nicht in dieser Länge vorkommt. Aber in anderen Wissensvermittlungsformaten eigentlich ganz normal ist. Das ist so die Zeit, in der man irgendwann wieder mehr aufs Klo gehen möchte. Genau. und insofern denke ich, das macht auch so für mich den Reiz aus des Podcastings, dass man einfach Zeit hat, auch wirklich über Dinge zu sprechen. Also dass man auch in die Tiefe gehen kann und dass man auch sich keine Gedanken machen muss darum, passe ich damit jetzt noch in ein gewisses Format, sondern man kann einfach reden, man kann einfach anfangen. Und die Folge selbst fand ich insofern sensationell, weil sie mich, also die Sendung war für mich sensationell, weil sie nämlich eine wesentliche Überraschung hatte, mit der ich vorher nicht gerechnet habe. Nämlich, dass man von Provenienzforschung kennt man ja vielleicht, da geht es um Bilder, da geht es um Kunstwerke, da geht es darum, ob sie restituiert werden sollen. Und dann ging es in der Folge um ein sehr bekanntes Bild von Jan Vermeer. Und dann stellt sich heraus, dass dieses Bild von Adolf Hitler gekauft wurde. Und man denkt sich jetzt, wenn ein Bild restituiert wird, ja, dann ja wohl eins, das von Adolf Hitler gekauft wird. Und dann stellt sich raus, genau das ist ein Bild, das muss nicht restituiert werden. Und das war so einer der Knackpunkte, an dem ich, den ich selber extrem spannend fand im Laufe des Gesprächs. Mhm. Das heißt, da kommt auch schon ein wichtiger Punkt rein. Ich versuche mich nicht besonders viel vorzubereiten für die Gespräche, um einfach eher so interessierte Zuhörer zu sein. Und die Fragen zu stellen, die jemand stellen würde, der oder die gerade zuhört. Und dein Podcast erscheint in unregelmäßigen, freiwillig gewählten Abständen und beschäftigt sich mit Themen, die einerseits dich interessieren, andererseits die irgendwie daher schwimmen und wo man sagt, darüber sollte man eigentlich länger etwas reden. Oder hören darüber. Es ist im Grunde sehr egoistisch, was ich dort mache, weil ich frage alle Leute an, die mir über den Weg laufen und die ich spannend finde. Also von vielen der Leute, die ich bis jetzt interviewt habe, habe ich vorher einen Vortrag gelesen oder vorher einen Vortrag gehört oder einen Text gelesen oder bin über andere Wege über sie gestolpert. Und immer dann, wenn ich sie irgendwie zu fassen bekomme, frage ich sie an. Also wenn sie in Wien einen Vortrag halten, wenn sie gerade, wenn ich irgendwie unterwegs bin und dann, ja, versuche ich da die Leute an den Tisch zu holen. Und die machen das auch? Ich habe bis jetzt noch niemanden erlebt, der mir abgesagt hat, weil er keinen Podcast machen wollte. Ja. Weil die meisten froh sind oder also die meisten sind froh, wenn man sich mit ihren Themen beschäftigt. Weil das sind ja Themen, die bei den meisten dort ihren Alltag ja, mehr oder weniger strukturieren. Also das sind Leute, die beschäftigen sich seit Jahren mit diesen Themen und die reden natürlich auch gern über diese Themen. Und die dürfen normalerweise nicht so lange über ihre Themen sprechen. Also es gibt ein paar sehr schöne Beispiele von Interviewgästen, die am Ende so richtig erleichtert waren und sagten, boah, ich bin es gar nicht gewohnt, dass ich so lange über das Thema reden darf. So Achim Landwehr zum Beispiel, den ich in einer der frühen Folgen interviewt habe, der sagte dann so, er hatte letzte Woche ein Interview mit WDR und es war sehr anstrengend, weil er musste einen Satz, er hatte 2 Minuten, immer wieder wiederholen und immer wieder haben sie zu ihm gesagt, geht's noch ein bisschen kürzer? Ja. Und er meinte, das war sehr schön beim Podcasting, weil er konnte einfach erzählen. Ja, Wahnsinn. Ja, ich meine, und Fernsehen ist dann noch einmal eine Kategorie Ärger, da hat man wirklich 15 Sekunden für eine Aussage, für einen Inhalt. Und das ist, was Tim Pritlove aus Deutschland, der das entwickelt hat oder maßgeblich entwickelt hat, auch in einem Vortrag sagt, es ist so ein bisschen diese Lagerfeuer-Situation, man hört einander am Lagerfeuer zu. Und beim Lagerfeuer hat man eben Zeit. Und das ist jetzt der Unterschied zur Podcast-Welle 1, wo jeder glaubte, naja, nur weil ich mich jetzt hinsitze und in das Mikrofon reinrede, hört mir jemand zu. Nein, es ist einfach nicht so, dass man automatisch zuhört. Es braucht den Inhalt und der steht einfach ganz oben auf und es braucht die Technik, dass das Ganze so klingt, dass man es wirklich gut hören kann. Die Qualität muss einfach, ich muss dabei sein und das geht mit Headsets, also Kopfhörer in der Aufnahme und Mikrofonen, schon einmal los, dass die Gesprächspartner einander sehr gut hören. Also wenn wir jetzt aufnehmen dieses Gespräch, dann höre ich dich in meinen Kopfhörer sehr gut und du hörst mich auch sehr gut und jeder von uns hat einen Lautstärkeregler, an dem er drehen kann, bis das auch für ihn angenehm ist. Ich denke, ein wichtiger Teil dieser neuen Podcast-Welle, die man jetzt so in den letzten 2, 3 Jahren beobachten kann, ist auf der einen Seite natürlich schon auch technisch bedingt, also dass die Aufnahmequalität besser wird, dass das Aufnahmeequipment billiger wird und immer leistbarer wird und gleichzeitig aber auch sich die Software massiv verbessert. Also dass man Aufnahmesoftware, Schnittsoftware, dass man so Plattformen hat wie WordPress, wo man dann auch die Podcasts veröffentlichen kann. Das, denke ich, ist ein wichtiges Moment. Aber was schon noch entscheidend ist, was den Podcast unterscheidet von Audiobeiträgen, die man im Netz veröffentlicht, ist diese Abonnierbarkeit. Also die Idee, man folgt auch einer Sendung und wenn neue Sendungen kommen, werden sie automatisch heruntergeladen. Und das ist aber, glaube ich, ein Punkt, der sehr schwer zu vermitteln ist, Personen, die nicht Podcast hören. Also ich habe immer das Gefühl, das ist so der Knackpunkt. Wenn man das geschafft hat zu erklären, dann kann man auch Faszination wecken bei Personen. Und es ist auch wirklich verdammt einfach, einen Podcast zu abonnieren. Man organisiert sich einen Player, also einen Podcast Catcher, iTunes zum Beispiel, das ist weithin normalerweise schon bekannt, oder Instacast als App installieren auf dem iPhone oder auf irgendeinem Telefon und abonniert sich seine Podcasts. Und das geht auch schon über Apple TV am Fernsehschirm zu Hause. Man kann also wirklich neben der WDR, neben dem ORF Österreich 1 auch zum Beispiel deine Stimmen der Kulturwissenschaft genauso gleichrangig auf den Bildschirm auf dem Fernseherbildschirm zaubern und abspielen. Also das ist schon auch eine besonders hübsche Geschichte, dass man eigentlich, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, steigt das Radio ab oder steigt der Podcast-Gestalter auf in diese Liga? Das kommt wahrscheinlich ganz auf die Perspektive an. Also ich denke so, Radiostationen haben ja ganz früh auch Podcasting schon genutzt, um ihre Sendungen zwei zu verwerten. Ja. Und haben damit ja auch die ganzen Podcast-Charts in den frühen Jahren dominiert. Genau. Ganz stark. Und in den letzten Jahren ist es immer stärker auch dann aus der Amateurszene gekommen, die immer mehr Zulauf bekommen. Und das Interessante ist, was sich eben in diesen letzten 2-3 Jahren entwickelt hat, sind wirklich sehr, also einerseits die Spezialthemen. Also es gibt, ich muss es jetzt einfach mal rausziehen, auf meinem iPhone ist Instacast installiert und ich erzähle nur mal aus dieser Podcast-Landschaft, die ich abonniert habe, weil sie eben einfach wirklich einen Überblick gibt, was da alles rumfährt. Staatsbürgerkunde von Martin Fischer, er erzählt, wie es in der DDR früher war, spricht viel mit seinen Eltern. Fokus Europa von Tim Pritlove, da geht's um die Europäische Union, immer wieder mit wirklichen Fachleuten, die mehr darüber erzählen, wie nur das, was man geschwind im Radio hört. CRE ist so irgendwie von Tim Pritlove, das Flaggschiff, wo es um wirklich, also, wie sagt er, Tim, Technik und Gesellschaft, glaube ich, nennt er es. Technik, Kultur und Gesellschaft. Technik, ja. Kultur. Die letzte Folge neu über das Ohr. 4 Stunden über das Ohr. Eine der schönsten Sendungen war auch über Höhlenforschung von ihm. Ich meine, wo höre ich 2 Stunden oder 3 Stunden über Höhlenforschung? Über Pornografie? Über wie man Filme synchronisiert? Und das in allen Details. Eben auch die Stimmen der Kulturwissenschaften. Sternengeschichten von Florian Freistetter, wo es um Astronomie geht. Und die Abgrenzung zur Astrologie immer wieder auch. Einen Spezialpodcast über Archäologie angegraben, zum Beispiel. Die beiden aus Konstanz ConScience, Katrin und Marielle, die immer wieder ganz bestimmte Fachartikel aus dem naturwissenschaftlichen Bereich lesen und dann darüber reden. Und das sind jetzt wirklich nur ein schneller Überblick über diese Sparten-Podcasts, aber dann gibt es auch noch diese Menschen wie Holger Klein, Vrindt, Wer redet, ist nicht tot, der flächig über das ganze Leben spricht mit Menschen, die sich in einem bestimmten Bereich auskennen. Eine Nierentransplantation mit jemand, der eine neue Niere bekommen hat, spricht er 1,5 Stunden oder 1 Stunde und man kennt dann wirklich viele Details, die man sonst einfach nie erfahren würde. Oder spricht über Fotografie, über die Tiefenschärfe, der Schärfentiefe. Ja. Es ist eine faszinierende Welt. Mir geht's auch so. Deshalb war das auch so, dass ich, als ich diese Welt entdeckt habe, mir sofort gedacht habe, ich muss auch einen Podcast machen. Mhm. Welches Thema könnte ich denn irgendwie umsetzen? Weil ich auch furchtbar fasziniert bin von dieser ganzen Podcast-Landschaft und auch immer wieder überrascht bin, wie wenig eigentlich von dieser Podcast-Landschaft dann teilweise nach außen dringt. Also ja. Wie wenig ernst genommen sie dann doch noch wird. Weil sie eben nach wie vor in einer Nischenverfügbarkeit ist. Ja, wobei ich sagen würde, die Nische an sich wäre nicht das Problem, weil die einzelnen Podcasts natürlich in der Nische auch gut Platz haben. Aber das Podcasting als Phänomen selbst einfach noch immer zu stark erklärt werden muss. YouTube-Videofilme muss man nicht mehr erklären, genau. Die sind verfügbar. Genau. Und man kann auch schon sehr gut diese Videofilme einbetten in eigene Websites oder Blogs. Das ist schon oder eben auf Facebook teilen. Woran jetzt gearbeitet wird, ist eben, das war der letzte Podlove-Workshop in Berlin, dass man eben diese Einbettbarkeit versucht eben voranzubringen, dass man eben Folgen, wenn du jetzt zum Beispiel über Nachkriegskinder, Stimmen der Kulturwissenschaften der Kulturwissenschaften ja Nummer 73 über Nachkriegskinder gemacht hast, dann ist dieser Player nur auf deiner Website oder eben, wenn man es abonniert, sichtbar. Aber wenn mir das gefällt, würde ich das auch gerne in meinen Blog einbinden und damit würde das die Verbreitung natürlich verbessern. Und das dürfen wir erwarten, wie es ausschaut. Ja, ich denke, das wäre auch eine wichtige Entwicklung. Also ich habe schon mehrfach jetzt Podcasting vorgestellt in Lehrveranstaltungen, Einführungslehrveranstaltungen in der Geschichte. Und ich mache dann immer so Umfragen, das sind meistens so zwischen 50 und 70 Studierenden. Und ich mache dann eine Umfrage und frag so, wer kennt Podcasting? Da melden sich 4 bis 5, also das ist extrem wenig. Und bis jetzt kam immer die Nachfrage am Ende, warum ich das auf einer eigenen Webseite mache, warum ich es nicht einfach in YouTube nach YouTube gebe und einen YouTube-Kanal mache. Und daran merkt man schon, denke ich, auch, wie die Verbreitungswege oder die großen Verbreitungswege laufen. Und ich mache es aber ja bewusst nicht über YouTube. Ja, warum machst du es denn nicht über YouTube? Weil ich eben meinen eigenen Kanal haben will und nicht einen Kanal in YouTube haben will. Und man kann das auch nicht runterladen und abonnieren und ich trage dann deine Folgen mit mir. YouTube lädt man nicht herunter. Also man kann das schon machen. Also über Umwege kann man schon nach YouTube abonnieren und runterladen. Aber es ist, denke ich, eben nicht, genau nicht die Idee. Die Idee ist, ich will meinen eigenen Kanal haben und den zur Verbreitung nutzen. Ich kann natürlich schon mich mit anderen vernetzen, wie in dieser Podlove-Szene, dass man sagt, man merkt das ja auch ganz gut. Die Podcasts, die du jetzt vorgelesen hast, die höre ich auch alle. Also man hat schon so einen gewissen, ja, so eine gewisse Podcast, Suppe. Ja, Hörsuppe. Genau. Hörsuppe zum Beispiel höre ich auch gern. Da werden immer wieder neue Podcasts vorgestellt vom Christian. Genau, also man merkt, es ist so eine Community und die tauscht sich auch um sehr ähnliche Themen aus, aber trotzdem hat jeder von denen einen eigenen Kanal. Und das, denke ich, ist schon ein wichtiger Punkt. Ich würde noch einfach deine Themen deiner letzten Sendungen oder deiner letzten Gespräche einfach nur vorstellen für die, die das jetzt zum ersten Mal hören, sagen, Gottes Willen, was macht der Daniel Messner? Deine letzte Folge war Nummer 74 über digitale Geschichte, Nummer 73 über Nachkriegskinder, Nummer 72 über Privatheit, Nummer 71 über das Ornament, dann über römische Geschichte, über auch Höhlenforschung, das war eine feine Geschichte, da habe ich auch gehört, über Videoüberwachung, über die Macht der Vielen, über die Geschichte der Elektroakustik, das war super interessant auch, habe ich gehört, über die Geschichte der SA, der, wie heißt SA, Sturmabteilung. Sturmabteilung, genau. Mhm. Über die, ja genau, die Provenienzforschung, da bin ich eingestiegen, über Elternkarenzmodelle. Und ich habe mir gedacht, als ich die Liste eben dann das erste Mal gesehen habe, das ist ein unfassbar interessantes Bild, das es sonst nirgendwo gibt. Und das ist für mich auch das Maßgebliche. Das gibt es so nicht irgendwo. Vielleicht in Büchern? Ich denke, dass genau da sich eine sehr gute Verschränkung ergibt zwischen den Kulturwissenschaften und dem Podcasting. Ja. Weil ich will im Grunde auch zeigen, wie vielfältig die Kulturwissenschaften sind. Und Kulturwissenschaften ist alles, was unsere menschliche Kultur betrifft. Genau, im Grunde genommen ist Kulturwissenschaften alles, woran wir Menschen Bedeutung knüpfen und diese Bedeutung für uns einen gewissen Wert hat, mit dem wir umgehen gesellschaftlich. Kann auch sein Honigimkerei. Kann sein Honig, man kann zu jedem Thema kulturwissenschaftliche Fragen stellen. Und diese Fragen sind, die können zunächst mal vielleicht sehr abwegig wirken, aber ich denke, man kann sehr gut daran zeigen, dass eigentlich alle Fragen eine sehr hohe gesellschaftliche Relevanz und sehr hohes Potenzial auch haben und eben auch gesellschaftspolitisch wirken. Und oft habe ich so den Eindruck, es wirkt eben so, dass man, dass die akademische Welt sehr abgehoben und fremd wirkt. Und ich denke, mit so einem Projekt kann man sehr schön zeigen, dass es eben gar nicht so ist, sondern dass da Menschen sitzen, die sich mit sehr konkreten Problemen auseinandersetzen und diese Probleme nicht sind, was zwar jetzt, also das sind vielleicht keine Probleme, die jetzt aktuell ganz dringend sind, die zu lösen sind. Also, aber das sind trotzdem Probleme, die wichtig sind, erörtert zu werden, die wichtig sind, dass wir uns gesellschaftspolitisch darüber Gedanken machen. Es sind ja auch oft die Fragen, die das Interessante sind, die in diesen Gebieten vorhanden sind. Ja. Nicht einmal noch so sehr die Antworten, aber es genau, sind, welche Fragen stellt man einander oder stellt man da? Genau, also letztendlich ist es die Frage, in welcher Welt wollen wir leben und wie soll diese Welt organisiert sein? Welche ethischen Maßstäbe setzen wir an? Das sind alles Fragen, die essentiell sind, denke ich, und die wichtig sind, dass wir darüber diskutieren. Mhm. Und bei der Auswahl ist es so, dass ich versuche, auf einer Ebene die Leute auszuwählen, die zwischen dem Doktorat sind und der Habilitation. Der Grund ist der, dass Leute, die Doktorat schreiben, sich sehr intensiv mit Themen auseinandersetzen und aber schon sehr viel Wissen mitbringen. Habilitation ist deshalb für mich so ein bisschen, also ich habe Ausnahmen gemacht, aber ist für mich deshalb so ein bisschen die Schwelle, weil danach ist im Grunde der Schritt zum Professorat. Und Professorinnen interviewe ich dann nur selten, weil die bekommen für ihre Themen ihre Aufmerksamkeit. Die schreiben Bücher, die veröffentlichen sie, die machen ihre Lehrveranstaltungen, wo die Bücher dann auch verkauft werden. Das heißt, die bekommen sehr viel Aufmerksamkeit für ihre Themen. Und in der Ebene drunter, würde ich sagen, entsteht aber die leidenschaftlichere Forschung. Das sind die Leute, die sich neu in ein Thema einarbeiten, die sehr viel Herzblut in diese Themen stecken und aber eben noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Und man könnte das vielleicht auch ein bisschen zuspitzen und sagen, die innovativere Forschung findet im Dissertations- und Habilitationsbereich statt. Mhm. Man ist näher dran. Also man spürt so dieses Mittendrin-Sein. Ja. Und auch, glaube ich, der Respektabstand ist noch ein wesentlicher Faktor. Also ich mache ja einen Podcast relativ lange schon, die physikalische Soiree mit naturwissenschaftlichen Themen, eher Physik, und Lob und Tadel mit Themen aus der Bildungslandschaft, wo es um etwas Lernen geht. Soll sich nicht beschränken auf Zielgruppe Lehrer, aber und ich bemerke immer Probleme, wenn es zwischen mir und meinem Gesprächspartner eine zu große hierarchische Kluft gibt, und zwar nicht von seiner oder ihrer Seite aus, sondern von meiner Seite. Ich bin nicht gut mit großen Autoritäten zu reden. Ich brauche eine gewisse Hemmungslosigkeit, die ich mir leisten darf. Ich muss auch jedem Gesprächspartner, dass ich vernünftig reden kann, das Du-Wort anbieten, was natürlich nicht geht, wenn das der Professor Dr. H. irgendwie ganz, also Multidoktor so und so ist. Also das, man kann das nicht machen in unserem Kulturkreis. Das heißt, dann bleibe ich beim Sie aber und schon bin ich in einer anderen Welt und irgendwie verliere ich da auch ein bisschen die Freude daran, den Spaß. Ich weiß nicht, ob das nur meine persönliche Befindlichkeit ist. Spürst du das auch? Das auf jeden Fall, ja. Also ich finde auch, dass die Gespräche wesentlich lockerer sind, wenn man nicht das Gefühl hat, man muss auch dem Gegenüber zu verstehen geben, dass man auch dass man auch Wissensfragen nachstellen kann. Also dass man nicht das Gefühl haben muss, man darf keine Fehler machen. Ja, und davon lebt ja der Podcast, weil keine Fehler machen, das ist Radio, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und, keine Ahnung, Privatradiostationen. Aber Fehler machen im Denken, im Fragen, im Argumentieren darf man, zumindest wie ich es verstehe, in diesen Gesprächsformaten der neuen Podcasts schon. Ja, weil es darum geht, den Leuten eigentlich beim Denken zuzuhören. Aber noch schwieriger ist es, für den anderen Fehler zu machen beim Sprechen. Und wenn jemand sehr etabliert ist, wird er oder sie größere Schwierigkeiten haben, wenn eben ein Fehler passiert. Schneidest du bei dir einen Podcast? Das war die Frage, die wollte ich auch gerade stellen. Ich schneide ja, aber immer weniger. Ja. Also in den ersten Folgen sehr viel geschnitten. Auch, ich weiß nicht, bleibt der Anfang zum Beispiel? Das würde ich mir jetzt noch von uns hier, das würde ich mir jetzt noch einmal anhören, Von meiner Zielgruppe her. Ja. Wenn das wirklich Leute sind, die noch viel Pflege brauchen, dann würde ich den Anfang ein bisschen straffen, damit der Einstieg schneller auf die Vorstellung des Inhalts geht. Okay. Möglicherweise lasse ich's und wir spiralisieren uns rein. Ich mag das. Ich halte es auch gut aus, wenn es wer anderer tut. Wenn es zu lang dauert, dann geht's nicht mehr. Also ja. über 15 Minuten, ich muss schon irgendwann einmal das Gefühl haben, jetzt geht's los. Ja, mir geht's auch so. Also irgendwann will ich schon wissen, worum geht's ja. Und da muss auch ein thematischer Einstieg. Eine Minute wär okay irgendwie. Das ja. Hat das. Wegen dem Schneiden. Ja. Ich komme ja aus der Ö1 Radiolandschaft und habe, wann war das, 1993, das ist jetzt dann doch schon 20 Jahre her, dort das Radiohandwerk gelernt und so richtig, nie aktueller Dienst, aber immer gestaltete Beiträge zwischen 40 Minuten und 3 Minuten gemacht. Und dort im öffentlich-rechtlichen Radio Österreich 1 und auch für den Deutschlandfunk zum Beispiel, wird unendlich viel geschnitten. Es wird jeder nicht passende Ton geschnitten und seit der Digitalisierung der Schneideinstrumente schneiden wir auch alle Äs grundsätzlich raus und man braucht wirklich nicht zu glauben, dass die Leute in Wirklichkeit so reden, wie sie in meinen Sendungen reden. Nein, die reden in Wirklichkeit sicher nicht so. Ich mache für Ö1 immer wieder vom Leben der Natur um 8:55, wo ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin zu einem Thema 5 Tage lang 4 Minuten spricht, ohne Moderator. Das heißt, bei solchen Interviews, die dauern meistens so 1,5 Stunden, eigentlich wäre das ein Podcast, schneide ich dann alles raus, was ich bin. Und es bleibt nur noch die Person, die diese Senderei gestaltet. Zum Beispiel über das Gänsezählen am Neusiedlersee. Die nächste wird sein über die Botanik, die Blumen, die an irgendwelchen Bahnhöfen wachsen, weil da so viel Samen verschleppt werden aus Spanien. Plötzlich in Ried im Innkreis in Oberösterreich Pflanzen aus Spanien, die aus irgendwelchen leeren Güterwaggons rausfallen noch. Ja, aber das kommt dann auf den Gesprächspartner an. In 5 Minuten können 200 Schnitte drinnen sein. Es kann auch manchmal sein, dass es nur 10 sind. Und was ich so sehr genieße, ist, dass in meinen Podcasts normalerweise kein einziger Schnitt ist. Und wenn jemand einen Fehler macht, dann spreche ich den Fehler einfach an, weil nämlich der Hintergrund, warum man jetzt einen Fehler gemacht hat, meist sehr viel spannender ist, als den Fehler zu löschen. Man kann auch in den Shownotes noch etwas richtigstellen und das erzähle ich meinen Interviewpartnern immer am Anfang so als Gesprächsrahmen, dass wir nichts schneiden werden, außer es ist wirklich etwas, was gar nicht geht oder was auch nicht reingehört oder irgendwie. Das finde ich eine Befreiung. Also Befreiung vom Schnitt. Kann ich mir bei dir natürlich sehr gut vorstellen, wenn du einfach diese beiden Formate ja machst. Also auf der einen Seite gleichzeitig noch fürs Radio arbeitest und auch Podcasts machst. Diese Befreiung, die empfinde ich erstmal noch nicht so, weil ich ja den Gegensatz nicht habe. Also ich mache eben keine gestalteten Radiobeiträge. Was ich für mich selber war es zunächst mal eine Überwindungssache, weil ich eigentlich meine Stimme so wenig wie möglich hören wollte und deshalb auch meine kompletten Ams rausgenommen habe und meine Fragen so modelliert habe, dass es auch nichts Überflüssiges dabei war. Also ich habe zum Beispiel diese doofe Angewohnheit, Sätze immer zweimal anzufangen. Mhm. Also ich sage den Satz zur Hälfte und dann fange ich den Satz nochmal komplett neu an. Ah, interessant, sehr interessant. Aber den nervt, wenn genau, man es hört. Das nervt mich beim Hören total. Ja, ja. Und deshalb habe ich da am Anfang sehr viel geschnitten. Also es nervt dich. Es würde mich nicht nerven. Aber höchstwahrscheinlich. Aber dich, also selbst. Ja, ja. Vermutlich auch deshalb, weil ich sehr empfindlich war ganz am Anfang mit meiner Stimme. Ja, ja. Das ist ja auch das Typische, was man kennt, dass man erstmal nicht seine eigene Stimme hören will und dass man da sehr viele Bedenken hat zunächst mal. Und die musste ich erstmal in den ersten 20, 30 Folgen ablegen. Also letztendlich ist dieser Podcast für mich auch so ein bisschen eine Therapie gewesen. Mhm. Für mich und stärkeres Bewusstsein meiner eigenen Stimme gegenüber. Aber eine sehr hörbare Therapie, weil das war eben diese Podcast-Welle 1, wo man eben gesagt hat, na, das mache ich mir jetzt aber nicht mit, das höre ich mir nicht an, wie sich wer therapiert. Ja, es ist eine sehr hörbare Form, weil ich würde das eben möglicherweise auch nicht unbedingt mit dem Wort Therapie belegen, sondern einfach eine Form des nachvollziehbaren Lernens. Du lässt jemanden teilhaben an deinem Lernen, wie du solche Gespräche führst. Genau. Ja. Und das ist sehr freundlich. Ja. Und da kommt ja auch noch mehr dazu. Also es ist nicht nur die Stimme selbst, sondern man macht sich danach sehr früh Gedanken über, wie führt man denn überhaupt ein Gespräch? Mhm. Was für Bögen kann man da machen? Wie atmet man zum Beispiel? Ich habe dann irgendwann halt noch einen Atemkurs gemacht und so. Also an diese Dinge kann man sich so selbst ausbilden, während man aber die Sendungen macht. Und das Schöne ist jetzt mit den neuen Playern, wir machen jetzt das Gespräch, nachher gehe ich heim und höre das alles noch einmal durch und setze Kapitelmarken. Und es wäre jetzt keine Kunst, das nicht durchzuhören und einfach das reinzufüttern ins Internet und abzugeben. Nur dieses Aufbereiten ist jetzt wirklich gut für jene Leute, die das hören. Auf der einen Seite, sie kriegen ein bisschen Text rundherum, sie kriegen Kapitelmarken, sie finden sich besser zurecht. Aber es ist für mich eine Qualitätsschleife, weil ich gezwungen bin, unser gesamtes Gespräch wirklich in aller Ruhe noch einmal zu hören. Und man hört da schon sehr viele Sachen, die man, Körpergedächtnis vielleicht, unbewusst, aber auch bewusst beim nächsten Mal besser machen kann. Und drum, wenn du jetzt Folge 74 hast, sind da unfassbar viele Qualitätsschleifen drinnen, die wirklich ein bemerkenswerter Teil dieses Konzepts sind. Ich habe bei der physikalischen Soiree jetzt die Folge 190, muss aber sagen, dass ich mit der Gesprächsführung, also die Podcasts als Gespräche zu gestalten, erst vor 20 oder 10 Folgen angefangen habe. Das heißt, bei mir geht der Zähler erst in der physikalischen Serie bei 10 und hier bei Lob und Tadel bei Nummer 22. Dementsprechend gibt es noch viel zu lernen. Ein Problem bei mir zum Beispiel ist, dass aus irgendwelchen gottverdammten Gründen bei irgendwelchen Umständen mit einem bestimmten Autoritätsgefälle meine Stimme in den Fragen ab der ersten Hälfte der Frage, also in der zweiten Hälfte, naiv klingt. Und zwar so dieses naive, kindliche, flache Fragen. Furchtbar. Ich halte es nicht aus, aber es wird immer besser. Aber das wäre jetzt sozusagen ein inhaltliches Problem. Ja, das ist ein grundsätzliches, nicht nur inhaltliches Problem. Das ist irgendetwas ganz was Interessantes, was ich nicht weiß, was es ist. Aber eher ein Problem der Selbstwahrnehmung oder eines der Außenwahrnehmung? Also ich glaube, das kann man auch hören. Also wenn ich dir das jetzt vorspielen würde, dann würdest du das schon hören können. Ich müsste dich vielleicht kurz darauf aufmerksam machen, aber dann würdest du es finden. Aber das ist halt einfach die Annäherung. Es tut mir leid, ohne dem ist es noch nicht gegangen. Es wird immer besser. Ich finde es aber auch einen schönen Punkt. Also ich habe bei mir auch immer wieder festgestellt, man ist ja manchmal unzufrieden, wenn man sich ständig vor Augen hält, was man eigentlich noch besser machen wollen würde. Aber letztendlich, ich will ja auch gar nicht an den Punkt kommen, wo ich komplett zufrieden bin damit. Also ich finde es schon in Ordnung, auch immer an was arbeiten zu wollen, also irgendwas verbessern zu wollen, was die Podcasts betrifft. Also ich bin längst noch überhaupt nicht zufrieden mit meiner Gesprächsführung, auch nicht zufrieden damit, wie ich in den Gesprächen umgehen mit meiner Stimme, bin ich auch noch nicht zufrieden. Da lässt sich auch noch sehr viel machen. Und insofern denke ich, ist es schon in Ordnung so. Also das denke ich, damit muss man vielleicht irgendwann akzeptieren dann. Und durch dieses, du hörst ja auch viele Podcasts, kannst du ja natürlich vergleichen auch, oder können wir vergleichen, wie es anderswo gemacht wird und wie man da. Das stimmt, die Vergleiche sind auch wichtig. Und ich merke jetzt zum Beispiel auch, dass es ein ganz anderes Gefühl ist, auf der anderen Seite zu sitzen und Fragen zu beantworten, als die Fragen zu stellen. Aber das, finde ich, ist noch ein interessanter Punkt, den auch wiederum, die Holgi, Tim Britlove, auch Ralf und Claudia mit Wikigeeks zum Beispiel. Es ist mehr ein Gespräch als ein Interview. Und wenn ich für eine Radiostation mit meinem Mikrofon unterwegs bin, sammle ich Töne, mache ein Interview mit jemandem. Aber was wir oder was diese neue deutsche Podcast-Welle macht, es stellt Gesprächssituationen her, die nicht dieses reine Frage-Antwort-Spiel oder Setting sind, was ja auch beim Radio bei mir, ich habe heute mein Mikrofon dabei, wenn irgendwas nicht funktioniert hätte, könnte ich noch altes Radio machen, indem ich das Mikrofon zu meinem Mund halte, wenn ich die Frage stelle und es dir hinhalte, wenn du deine Antwort gibst. Und allein in diesem Zuteilen der Redemöglichkeit ist schon so ein Autoritätsgefälle, was man im öffentlich-rechtlichen Radio natürlich nie hört, weil man ja nicht sieht, wie das entsteht, aber was schon auch den Sendungen zugrunde liegt. Die entstehen alle, dass jemand dir oder dem Interviewpartner das Mikrofon zuteilt. Und wir sitzen hier mit Headsets, wir können jeder zu jedem Zeitpunkt reden. Und damit entsteht ein Gespräch und damit haben wir das Lagerfeuer, im besten Fall, wenn es um ein Thema geht, das einem interessiert, einem Gespräch, dem ich zuhören kann. Würdest du sagen, dass sich das Radiomachen sehr stark verändert hat in den letzten Jahren durch das Podcasting oder hat es überhaupt keinen Einfluss? Es hat überhaupt keinen Einfluss. Das Radiomachen hat von Podcasting keine Ahnung. Es gibt ganz wenig Menschen, bis auf eben Ausnahmen, die das bewusst beides machen, keine Verbindungen. Und warum bei der physikalischen Serie 190, warum erst seit 10 oder 20 Folgen in dieser neuen deutschen Podcast-Welle? Weil der Weg vom Radio zum Podcasten nicht funktioniert. Es funktioniert, dass man fertige Sendungen im Radio als Podcast zur Verfügung steht, als zeitunabhängiges Hören. Das ist aber nicht die neue Art des Podcastens in Form von Gesprächen. Ich habe es nie geschafft, in der physikalischen Soiree meine Aufnahmen, die ich gemacht habe, dann als Podcast zur Verfügung zu stellen, weil die Aufnahmeart ungeeignet ist für die neue Podcast-Form. Erst seit ich die Headsets verwende, Kopfhörer und Mikrofone, die Gesprächsform kenne, die eben die Deutschen entwickeln, ja, ist es möglich, vernünftig Podcast zu gestalten. Und jetzt funktioniert eben, also vom Radio, ich kann keine Radio, also wenn ich zum Beispiel ein Interview mache mit jemandem, dann kann es sein, dass ich mit dem wirklich eine halbe Stunde Interviewspiel mache. Dann nehme ich dann für meine Sendung, keine Ahnung, 10 Minuten raus und das sind die Originaltöne und die baue ich in mein Manuskript ein. Wird super schön, wunderbar hörbar aufbereitet. Ich kann aber nicht die halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorne und hinten schneiden und als Podcast verklöppern, weil die Leute, die das hören, sagen, spinnt der? So kann man doch nicht mit Leuten reden. Aber ich rede ja nicht mit Leuten so, weil ich so deppert bin, sondern weil mein Ziel ist, Originaltöne für meinen Beitrag zu bekommen. Das heißt, ich kann nicht meine Aufnahmen vom Radio für die Podcasts verwenden. Aber der umgekehrte Weg funktioniert. Also wenn wir jetzt über Podcasts reden, reden wir jetzt eine Stunde, sagen wir, Hausnummer. Dann kann ich sehr wohl daraus Elemente für meine Radiosendung verwenden und das funktioniert. Und da bin ich jetzt sehr froh, weil ich einen Weg gefunden habe. Ich habe eine Sendung über Vierkanthöfe gemacht, die man da in Niederösterreich sieht und habe dort mit Heimatforschern gesprochen, mit Besitzern von Vierkanthöfen und das ist das falsche Beispiel. Da habe ich schon aufgepasst. Da muss ich sehr aufpassen. Das war so ein schönes Material, dass ich mir gedacht habe, das ist viel zu schade, diese 2 Stunden oder 1,5 Stunden nur für den Viertelstundenbeitrag zu verwenden. Ich habe den als Spezialpodcast auf meiner Website, auf Apostrophe, Leuten zur Verfügung gestellt, die das Thema Vierkanthöfe so sehr interessiert, dass sie sagen, sie würden gern viel Material hören. Habe aber eine Warnung vorangestellt, wie Radio machen funktioniert im Töne sammeln, dass sich das, was man jetzt hören wird, nicht unbedingt anhört wie ein Gespräch, sondern das war dazu, der Radio zu sammeln. Aber ich lade ein, wer das hören will, mitzuhören. So, jetzt muss ich aber noch sagen, was funktioniert. Ja, ich habe eine Sendung gemacht über Anerkennung, wie Menschen in Betrieb Anerkennung bekommen. War da bei Rosenbauer, dem Feuerwehrhersteller, habe mit zwei Typen gesprochen, die eine Plattform gemacht haben über Anerkennungskultur, wo man einander Anerkennung schicken kann, angeleitet. War ganz interessant. Und wenn ich mit diesen zwei Typen ein Interview machen würde, würde man vielleicht 10, 20 Minuten miteinander reden und man würde eigentlich ziemlich an der Oberfläche bleiben, auf vorgefertigte Phrasen bleiben, irgendetwas, was sie auch zum Beispiel in einem Fernsehinterview erzählen würden, weil das Ganze doch ein bisschen über Marketing aufgezogen wurde und über PR-Abteilungen gekommen ist. Ich habe aber mit denen eine Lob- und Tadelfolge gemacht, Kraftwerk Anerkennung, und man merkt richtig, wie nach 20 Minuten Gespräch auf einmal ein Deckel aufgeht und es kommen ganz neue, andere Inhalte wie die bisher gehörten Phrasen. Und dann wird das Ganze besonders spannend, weil ab dem Moment es als Podcast super schön zu hören ist, auf der anderen Seite ich natürlich Originaltöne für meinen Radiobeitrag bekomme, die ich sonst nicht bekommen hätte. Und ich mache jetzt eine Sendung über die Sprache der Bildung und die wird 14 Minuten sein, Österreich 1, Moment, Leben heute, wo es darum geht, welche Worte werden verwendet, um über Bildung zu reden, also Kompetenzen, wie wurden Lehrpläne formuliert, in welcher Sprache. Und dazu habe ich zum Beispiel mit dem Philosophen Konrad Paul Liessmann gesprochen, aber eine Stunde für Lob und Tadel, dem man gut zuhören kann, und daraus wiederum kann ich sehr schöne Elemente nehmen für den Beitrag. Und ich habe es auch jetzt geschafft, diese wechselweisen Hinweise zu machen. Das heißt, ich weise jetzt darauf hin, dass Auszüge aus dem Gespräch im Radiobeitrag sind, und ich weise auf der Ö1-Seite, bei der Programmseite hin, dass die Langform des Gespräches auf dem Podcast-Portal, also auf Lob und Tadel EU sind. Bis sie mir draufkommen, glaube ich, bei Ö1, weil ich natürlich konkurriere, ich sauge damit ja Hörzeit ab. Also zu laut reden wir alle nicht darüber, was wir da, dass es dieses Angebot gibt. Das finde ich insofern spannend, weil ich denke, dass der Weg bei vielen, die Podcasts hören, eigentlich umgekehrt läuft. Also bei mir lief es auch umgekehrt. Ich habe vorher sehr wenig Podcasts, sehr wenig Radio gehört, eigentlich gar kein Radio mehr. Und in dem Moment, wo ich begonnen habe, Podcasts zu hören, habe ich ganz verstärkt Radio gehört. Also Ö1 ist, seit ich Podcasts höre, einfach sehr regelmäßig bei mir auch am Laufen. Ist das was anderes vom Gefühl her? Das, hört sich das für dich anders an oder ist es dasselbe Art? Nee, es hört sich schon anders an. Allerdings habe ich einfach gemerkt, was mir die Form, Wortbeiträge hören zu wollen. Und dass es diese Möglichkeit auch in, ja, offiziell, wie soll man sagen, in einem professionalisierten Setting auch gibt. Und deshalb fand ich das auch immer interessant. Und es gibt ja auch sehr viele Podcaster, die auch im Radio arbeiten. Also ich meine, du bist ein Beispiel, aber es gibt in Deutschland ja auch noch mehrere Beispiele, wie Philipp Banse zum Beispiel, der Podcasts macht, aber eben auch sehr viele Radiobeiträge macht. Welche Podcasts macht er? Küchenradio. Ah, okay. Medienradio. Ja. Genau, diese. Und Holgi ist auch bei genau. Fritz, ja. Das heißt, also ich denke eigentlich, wäre es positiv für die Radiosender, mehr Werbung für Podcasts zu machen oder Podcasts zu integrieren. Das ist aber interessant. Weil sie damit eben auch Leute aktivieren können, die erst merken, dass sie auf diese Art von Wissensvermittlung oder diese Art von Kommunikation stehen. Das ist schon sehr interessant. Ja, verstehe schon. Deutschlandradio Wissen hat eine podcastartige Sendereihe, die ich gar nicht verstanden habe. Redaktionskonferenz heißt das. Und da habe ich zugehört, wie sie haben irgendwie verrückte Experimente von Reto Schneider, Reto E. Schneider, glaube ich, heißt er, irgendwie ins Radio gebracht, haben ihn aber, glaube ich, nicht gefragt. Ich kenne diese verrückten Experimente vom NZZ-Folio, von der Neuen Zürcher Zeitung, einmal im Monat. Und mir war das bekannt, dass er sehr speziell Experimente der Geschichte, also so große Experimente in der Geschichte aufbereitet, darstellt und darüber erzählt. Aber was die in der Redaktionskonferenz gemacht haben, die haben eine Stunde mit ihm telefoniert und geredet und haben den Fehler besprochen, den sie gemacht haben, ihn nicht gefragt zu haben. Er hat gesagt, das wäre schon schön gewesen. Ich dachte, oh mein Gott, die reden jetzt, dass sie Scheiße gebaut haben im öffentlich-rechtlichen Radio. Also wenn man etwas nicht tut im Radio, dann zugeben, dass man irgendwas blöd gemacht hat. Und ich habe es nicht verstanden, dass die das gemacht haben, aber ich jetzt verstehe es. Das war Podcasten. Obwohl ich eigentlich schon beides Seiten, da habe ich diese neue Art des Podcastens noch nicht gekannt. Interessant ist auch noch, dass bei mir zum Beispiel bei Radiointerviews man nur nickt, wenn man bestätigt, weil ich beiß mich irgendwo hin, wenn ich das dann nicht rausschneiden kann, wenn ich sage, während du sprichst. Und das habe ich mir noch immer nicht abgewöhnt, nicht zu tun. In den Gesprächen ist es aber eben durchaus normal, dass man sagt oder lacht oder etwas sagt. Also diesen Mund zu halten, ist bei mir so trainiert, dass es praktisch für mich jetzt wieder wichtiger ist, diese auch akustischen Rückmeldungen zu geben. Ja, spannend ist das auch. Ja, es wirkt da doch viel lebendiger. Das unbedingt. Gespräch, ja. Aber ich dadurch jetzt, dass wir mehr Spuraufnahmen machen können, ist das jetzt nicht mehr so gravierend. Das heißt, ich kann jetzt die Aufnahmen auch wirklich noch fürs Radio verwenden, weil ich eben eine eigene Spur habe. Wie geht's denn dir bei den Stimmen der Kulturwissenschaften mit deiner Umgebung? Du bist ja im Universitätsmilieu, im Institut für Kulturwissenschaften. Nein, Institut für, wie heißt das bei euch? IK? IFK heißt es, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften. Das ist an der Uni Wien ein Institut, ein eigenes? Es war bis vor wenigen Jahren ein außeruniversitäres Forschungsinstitut, die es ja in Österreich in der Form nicht mehr geben darf. Deshalb musste eine Angliederung erfolgen und die ist in dem Fall erfolgt an die Kunstuni Linz. Verstehe. Das heißt, es ist offiziell Teil der Kunstuni Linz, aber es ist ein eigenständiges Institut. Da gibt es Forschungsprojekte, die finanziert werden müssen, wo man angestellt werden kann für eine bestimmte Zeit. Das Konzept des IFKs ist, einen Ort zu schaffen, an dem regelmäßig Forscher und Forscherinnen unterschiedlichen Alters und unterschiedliche Disziplinen kommen und gemeinsam ein halbes Jahr oder ja, also ein Semester gemeinsam verbringen und dort an ihren Themen arbeiten. Und auch lehren. Nee, oder eben gar nicht lehren. Also gar nicht lehren. Sondern man wird sozusagen eingeladen, hierher zu kommen, bekommt eine Finanzierung für ein halbes Jahr und kann die einzige Verpflichtung, die man hat, ist, dass man hier ist und arbeitet sozusagen und sich mit den anderen austauscht. Also es ist eigentlich ein ziemlich genialer Ort. Es kommen immer Junior Fellows, das sind Leute im Doktoratsbereich, da bin ich jetzt einer davon, und bekommen für zwei Semester Finanzierung. Dann gibt's in jedem Semester noch Research und Senior Fellows. Das sind im FMH-Bereich oder als Professoren kommen hierher. Und da gibt's noch Gast des Direktors. Das sind speziell eingeladene Personen. Ist auch ein schöner Titel. Ich bin also Gast des Direktors. Und in diesem Semester auch wirklich sensationell ist Oskar Negt da. Der sitzt nur zwei Zimmer weiter. Ich weiß nicht, kennst du Oskar Negt? Nein, aber du hast mit ihm, glaube ich, eine Folge gemacht. Nein, noch nicht? Nein, habe ich nicht gemacht. Ah, okay. Ich wüsste gar nicht, ob ich mich trauen würde, mit Oskar Negt zu sprechen. Oskar Negt hat studiert bei, Adorno, hat bei Habermas, war Assistent bei Habermas und war, glaube ich, Sprecher der außerparlamentarischen Opposition 68. Okay. Also wirklich einer der Großen der 68er Bewegung, sich auch sehr lange bis in die Mitte der 90er Jahre sehr politisch aktiv und einfach eine irrsinnige Respektsperson und mit der kann man aber eben in Seminaren diskutieren. Das ist einfach ein irrsinnig gutes Konzept, was hier beim IFK gefahren wird. Wenn du Stimmen der Kulturwissenschaften machst in diesem Umfeld, es gibt ja von der Uni Wien oder im im Wiener Universitätsbereich keinen weiteren mir bekannten Podcast. Ist dir etwas bekannt? Auch nicht. Im österreichischen Raum gar nicht, ne? Es gibt einzelne Menschen, wie zum Beispiel Florian Freistetter, der aus Österreich ursprünglich kommt, der Wissenschaftsjournalist ist und der sehr viel Nähe mit Arbeiten, mit wissenschaftlichen Arbeiten hat. Aber es ist ja ein bisschen auch diese Informationsdrehscheibe Podcasten hat ja auch dann was mit Transparenz zu tun. Man redet über etwas, was man tut. Und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich ist das ein wesentliches Machtmittel. Macht wird erhalten durch die Möglichkeit oder durch die Tätigkeit oder Art, wie man Informationen zurückhält, was man weitererzählt. Warten die auf dich, dass du, oder freuen sich die hier bei uns in Wien, dass du so etwas machst? Also du sprichst in dem Fall wirklich einen Kern an dessen, wo man momentan so eine Veränderung bemerken kann. Auf der einen Seite stimmt es natürlich, dass man zunächst mal eher Dinge nicht transparent halten will, einfach weil man diese Macht nicht aus der Hand geben will. Auf der anderen Seite merkt man aber momentan, dass Forschungsprojekte, die neu bewilligt werden, auch immer auch eine Außendarstellung brauchen. Das heißt, wenn jetzt ein Forschungsprojekt bewilligt wird, wird sofort eine Webseite angelegt, es wird eine Projektplattform angelegt. Das heißt, es wird auch immer mehr gefordert, dass man seine eigene Forschung auch nach außen präsentiert. Es fehlen aber, und das ist der Punkt, wo das Podcasting ins Spiel kommt, es fehlen den meisten Forschern und Forscherinnen noch überhaupt Kompetenzen, wie sie denn überhaupt ihre Forschungen nach außen tragen. Viele fangen jetzt an zu bloggen, schreiben, führen da so eine Art Forschungstagebuch. Das ist mittlerweile sehr beliebt geworden. Und die meisten reagieren auf das Podcasting sehr positiv, weil sie merken, hier können sie ihre Inhalte sehr komplex vermitteln und können gleichzeitig aber und haben gleichzeitig eine Außendarstellung, die mit der sie sich identifizieren können. Und insofern glaube ich auch, dass Podcasting gerade für diesen Sektor ein sehr, sehr gutes Mittel der Wahl ist, wenn man seine eigene Forschung nach außen darstellen will. Und diese Expertise, die da drinnen steckt, es ist ja 74 Folgen zu machen, das ist schon ein gewaltiger Vorsprung, wenn du das machst, von der Professionalität. Ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich von Anfang an der Uni Wien einen Bekannten hatte, mit dem ich darüber gesprochen habe ganz am Anfang und der mich darin unterstützt hat, der mir geholfen hat, auch die Webseite zu bekommen, weil es ist natürlich ein Vorteil jetzt für mich, Leute an der Uni anzusprechen und mit einer Uni-Seite zu kommen. Also dass die Seite auch auf dem Universitätsserver läuft, also dieses Univia.cat. Zeigt sdk.univia.at. Stimmen.univia.at. Achso, ja genau, noch einfacher. Ja. Stimmen.univia.at. Genau. Das heißt, univia.at ist eben die Domain der Uni Wien. Ja, ja. Das heißt, es wirkt sehr offiziell, wenn ich sie anschreibe. Ja, ja. Die merken gar nicht, dass es nur ein Privatprojekt ist, das ich betreibe. Mhm. Und die Uni Wien, glaube ich, hat es auch noch nicht bemerkt. Letztendlich muss man sagen, ich mache ja Öffentlichkeitsarbeit für die Uni Wien, ja. In einem privaten Projekt. Also mir spricht keiner rein, was ich tue. Mir hat auch noch ich weiß gar nicht, ob das auch unter Beobachtung steht oder so. Kann ich? Weißt du was über Hörerzahlen? Hörerzahlen, ja, also so ein bisschen, was man so über die Downloads ablesen kann und über die Feed-Statistiken. Die sind, denke ich, okay. Das muss ich sagen, ich bin seit vor einem Jahr ungefähr in einem Podcast von Tim Pritlove erwähnt worden, von ihm, und seither sind eben die Zahlen explodiert. Ja. Explodiert, genau. Dem hören ja auch wirklich viele Leute ja, zu. Ja, richtig viele, ja. Richtig viele. Ja. Nämlich Leute, die, keine Ahnung, Berufe haben, die eine Werkstätte betreiben, die einfach wirklich auch Zeit zum Hören haben. Genau. Okay, das heißt, ja. Das heißt, hatte das Glück, dass ich eben diese Uni-Wien-Domain habe, dass ich das an der Uni-Wien andocken konnte und gleichzeitig aber mein eigenes Ding machen konnte. Und dadurch wirkt es auch überall, wo ich anfrage, sehr offiziell und bekomme da eigentlich auch keine Ablehnung. Dass man jetzt das Gefühl hat, da kommt irgendwer und will irgendwas, sondern die haben das Gefühl, da kommt die Uni Wien und will was. Und genau, und umgekehrt, gibt's irgendwen von der Uni Wien, die sagt zu dir oder stellt dich vor, das ist unser Mann, unser Podcaster. Wir sind echt dankbar, dass es den gibt. Ich bin auf manchen Uni-Seiten, auf manchen offiziellen Uni-Seiten verlinkt worden, aber ohne dass ich darauf angesprochen wurde. Also ich glaube, es wird wahrgenommen, aber es ist, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, wie viel sie da mitbekommen. Hast du da irgendwen gefragt, dass du als Uni Wien hier unter, du bist dann als Privatperson unterwegs, aber eben im Umfeld der Uni Wien, gibt es da irgendeinen Ansprechpartner überhaupt für diese Fragestellung, ob du, wie sagt man, diese Kutzpe haben kannst, so in diesem Umfeld auch aufzutreten? Zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, war ich noch angestellt an der Uni Wien, deshalb habe ich mir da noch keine Gedanken gemacht. Mittlerweile bin ich aber nicht mehr angestellt an der Uni Wien und ich habe es einfach so weitergemacht. Aber ich habe eben noch den Bekannten, der an der Uni Wien arbeitet und der mir auch den Webspace besorgt hat und der eben auch im Hintergrund bei dem Podcast steht. Und da ich mittlerweile auch einige Professoren interviewt habe und niemand sich, sogar den Vizedekan, und der sich auch nicht beschwert hat, also die Folge über Privatheit vor 2-3 Folgen, das war der Vizedekan. Ich denke, die finden es alles sehr positiv, weil es im Grunde ja PR ist für die Uni Wien, die ich umsonst für die Uni mache. Aber freuen sich die über dich? Erzählt dir da wer? Hey, oder wirst du vorgestellt? Ich glaube schon, dass sie sich freuen. Ob sie so weit gehen würden, das irgendwann mal zu finanzieren, weiß ich nicht. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Physikalische Soiree ist entstanden aus dem Ö1 auf Mittelwelle. Da gab es einen Mittelwellensender, Biesenberg, gegenüber dem Kahlenberg-Sender in Wien. Der musste wieder in Betrieb genommen werden, sonst hätte Österreich die Frequenz verloren, 1476 Kilohertz. Das hat man 1997 gemacht, mit Experimentalradiogruppen, die man eingeladen hat, Programm zu gestalten. Bei uns in der Volkshochschule haben wir das Ganze koordiniert und abgewickelt. Und ich habe die physikalische Soiree übernommen und immer betrieben mit diesem Ö1 auf Mittelwelle oder Ö1 Campus Radio heißt es, und habe das auch immer weitererzählt. Und im Podcast-Verzeichnis kommt jetzt meine physikalische Soiree im ORF-Programm. Betreibe es aber eigentlich als Person mit in diesem Umfeld, und ich bin da nirgendwo angestellt, weil meine Ö1 Radiosendungen, da kriege ich eher Geld dafür, hat aber damit eben oft was zu tun von den Gesprächspartnern, aber sicher nicht immer. Die Lob- und Tadel-Geschichte habe ich völlig frei als Person. Ich bin drauf gekommen, ich brauche ja überhaupt niemanden. Auch für das Gewicht der Sache selbst, es reicht aus, einen Plan zu haben, dass man dem Lernen, Menschen, die in einer Lernsituation sind, und es kann auch ein Chorrepetitor sein, der mit Leuten am Klavier ein Lied erarbeitet und darüber erzählt, wie das ist, etwas zu entwickeln. Ich brauche keinen Träger. Und das finde ich eigentlich eine sehr große Befreiung. Und es ist eben genau andersrum. Es braucht gute Gründe, warum Ö1 auf Campusradio oder Ö1 auf Mittelwelle sich an mich binden sollte. Ja, es erleichtert natürlich immer wieder den Einstieg zu Beginn, dass man, wenn man als Ö1 daherkommt, gibt's einen Interviewtermin sehr bald. Wenn ich als Lehrer komme, gibt's einen Interviewtermin nie. Und wenn ich als Podcast-Betreiber komme, geht's auch immer sehr gut, mit dem Hinweis, dass Auszüge daraus im Ö1-Programm erscheinen werden. Also das auch in einer gewissen Weise schamlos auszunützen, weil ich glaube nicht, dass das jeder gerne mit mir so ganz freiwillig reden würde. Wobei eben immer mehr sagen, naja, Podcasten kenne ich und es zahlt sich offenbar aus, nicht nur Ö1 aber Minuten zu widmen. Das ist auch schon irgendwie schön. Interessant ist auch noch, ein Freund von mir arbeitet im Gebiet der Zeit im Bild und kennt so dieses journalistische Umfeld. Und immer wenn ich mit ihm über Podcasten rede, wird ein großer Graben sichtbar, was das eigentlich für unterschiedliche Welten sind. Ein Beispiel ist eben, dass zum Beispiel Tim Pritlove hat ja, also der deutsche Podcaster, der das entwickelt hat, als Person, glaube ich, 200 Folgen CAE über Technik, Gesellschaft und Menschen gemacht. Und er hat sich damit einen Ruf erarbeitet als Gesprächsführer. Ich vertraue ihm meine Zeit an und er ist umsichtig, gescheit, einfach für mich als Mensch spürbar und er macht das. Es ist kein Problem, wenn er jetzt mit der DLR, Deutsche Luft- und Raumfahrt, Raumzeit einen Podcast macht, der von denen finanziert ist. Mein Freund, seine Bildumgebung sagt, wenn du sowas machst, pass nur um deinen Ruf auf. Ich würde nämlich zum Beispiel ganz gerne über das Thema Mobilität so etwas Ähnliches machen wie Tim Pritlove mit Raumzeit, nämlich von Mobilitätsunternehmen, zum Beispiel der ÖBB, Mobilitätsthemen in aller Ruhe besprechen, wie man zum Beispiel in Österreich Züge plant. Wer bestimmt, wann ein Zug von A nach B fährt? Wie viele Züge sollen das sein? Und er sagt dann, pass nur auf, dass dein Ruf nicht dahin ist, wenn man draufkommt, dass du dafür bezahlt wirst. Ist überhaupt nicht der Punkt. Es gibt hier nichts zu verlieren. Und auch dieser journalistische Anspruch, den man im öffentlichen rechtlichen Radio hat oder auch Fernsehen, zu jeder Aussage auch eine Gegendarstellung zu bringen, die oft nebenbei auch noch zum Schein ist, ja, aber zumindest machen, ist im Podcast nicht unbedingt notwendig. Also es kann eine Sendung eine bestimmte Farbe haben, die ist erkennbar, die kann man auch offen ansprechen. Auch das ist wiederum eine Befreiung von eigentlich sehr engen Mustern. Ich denke auch gerade dieses Marketingdenken lässt sich da sehr leicht überwinden. Also ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn sich jemand für einen Podcast bezahlen lässt, wenn das transparent gemacht wird. Und bei jemandem wie Tim Pritlove weiß man einfach, wenn ich ihn höre, er macht diese Inhalte nicht, weil er bezahlt wird, sondern weil er Lust auf diese Inhalte hat. Genau. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Genau. Und natürlich wird er Geld auch kriegen müssen, irgendwo muss er auch leben. Und das ist aber er ist Kraft seines Rufes von vielen Gesprächen nicht korrumpierbar in meinen Augen. Keine Ahnung, kann natürlich irgendwas passieren, ja, aber ja. So würde ich es auch sehen, ja. Aber ich fühle mich aber jetzt auch, wenn ich die Podcasts mache, nicht Teil der Uni Wien, nur weil es auf der Uni Wien nochmal geht. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist mein eigenes Projekt, ja. Das nur einfach dort angedockt ist. Genau, ja. Dass ich auch historisch so dort angedockt wurde, also genau. von der Entwicklung her. Das finde ich auch immer schön, also dass es eben sich auch durchaus ergeben darf, wohin die Wege so treiben. Was sind denn deine nächsten Themen, die du in der Röhre hast? Weißt du was drüber oder kannst du was drüber erzählen? Ja, es wird einige Themen geben mit Fellows, die aktuell hier sind. Ich habe jetzt die letzten Monate ein bisschen weniger gemacht, weil ich an meiner Dissertation arbeiten musste und das Podcasten doch noch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich werde morgen einen Podcast aufnehmen mit Sebastian Fehlken, der über Computersimulation, also über die Geschichte der Computersimulation arbeitet. Das ist ein sehr spannendes Projekt. Geht es darum, dass er sich angesehen hat, wie Computersimulation erfunden wurde, um die Entwicklung von schnellen Brütern in den Atomkraftwerken. Mhm. Und das ist ein spannendes Thema, weil sich dort einfach eine andere Logik einschiebt, wenn man Computersimulation verwendet, um Dinge zu argumentieren, wo man eben Prognosen erstellt, wo man Statistiken einbaut. Also sehr gängig kennt man ja jetzt so Klimaberechnungen, wo man einfach weiß, wie komplex die sind. Mhm. Das wird eine Folge sein. Und dann wird es eine sehr besondere Folge geben in den nächsten Wochen. Der Leiter dieses Instituts, Helmut Lehten, Der hat den Leipziger Sachbuchpreis gewonnen, im April, zum Buch Der Schatten des Fotografen, wo es darum geht, wo es um das Thema Fotografie als Medium geht. Und darüber werde ich mit ihm und weiteren zwei Fellows sprechen und wir werden so eine Diskussionsrunde machen. Das wird ein kleines Experiment, was ich auch in Zukunft immer öfter machen mal wollen würde, über bestimmte Themen zu Diskussionsrunden machen. Also nicht nur zwei Headsets anstecken, sondern mehr. Genau, also ich hätte jetzt auch mittlerweile vier Headsets. Ich habe auch ein Aufnahmeequipment, das es mir ermöglichen würde. Aber ich habe es noch nicht gemacht, weil es auch ein höherer Aufwand ist, zu koordinieren. Ja. Ah, eins habe ich noch gehabt. Was wollte ich noch erzählen? Radio. Nein. Es fällt mir sicher dann nachher ein. Aber ja, viel Zeit, das ist, was ich, wenn ich Leuten davon erzähle, die sagen, ich habe nicht so viel Zeit zum Hören. Aber das ist gar nicht das Problem, ne? Ist nicht das Problem. Überhaupt nicht. Es ist eher mehr das Thema, das einem dann nicht interessiert, glaube ich. Ja. Ja. Also man hat genug Zeit beim Aufräumen, beim Einschlafen, in der Straßenbahn sitzen. Also ich denke auch, die Zeit ist nicht das Problem. Das Thema steht im Mittelpunkt. Und wenn das Thema interessant ist und es einen interessanten Gesprächspartner gibt. Ach ja, na, jetzt fällt mir interessant. Wenn ich eine Radiosendung mache, dann schneide ich mich ja immer raus. Und was beim Radio eben gar nicht geht, dass der Gestalter sichtbar bleibt. Ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, einmal eine Sendung über das Schämen gemacht, eine halbe Stunde, und habe mich auf die Suche nach dem Sinn des Schämens begeben. Warum schämen wir uns Menschen? Da wird man rot im Gesicht und das ist eigentlich nur blöd. Also das brauche ich echt nicht. Also ich sehe auch keinen Nutzen darin. Und war da beim Anthropologen Karl Kramer und so weiter und habe aber in der Straßenbahn ins Mikrofon reingeredet, was ich bisher weiß und was ich von ihm jetzt wissen will und habe bei ihm zusammengefasst, was ich bisher schon weiß und habe auch immer wieder einmal das Wort interessant drinnen lassen als Zwischenkommentar. Wow, interessant, also das Wow weg, aber interessant ist geblieben. Das macht man auch nicht. Also man gibt sich man wird nicht sichtbar, dass man etwas interessant findet. Im Podcast kann man schon sagen, interessant. Und diese Sendung über das Schämen hat dann die Zuhörer intern vom Radio, von Ö1 gespalten. Also ich habe, der Chef hat gesagt, wenn er das vorher gehört hätte, also da gibt es einen Chef, dann gibt es den Unterchef und den Producer und so weiter, die haben das alle gehört und es hat gepasst. Nur der Chef von der Geschichte hat es eben nicht gehört, weil er eben den Menschen vertraut drunter. Ja. Und wenn er das gehört hätte und er verantwortlich gewesen wäre, er hätte es nicht gespielt. Weil eben, aber das war das Interessante, mein Können, es auch wirklich ohne kleine Peinlichkeiten zu tun, noch nicht gut genug war, weil es eben Nummer 1 war. Ja? Auf der anderen Seite, weil ihm das Wort interessant als vorgekommen ist, macht man gar nicht, das klingt peinlich. Habe aber von anderen Radiokollegen gehört, wow, das war endlich wieder mal eine Sendung, wo man wen spürt. Und das sind natürlich in vom australischen Radio, Radio National, gibt's eine Sendereihe oder gab's eine Sendereihe All in the Mind mit Natasha Mitchell. Da war eine Sendung über, wo Menschen Stimmen hören, denen etwas, also eine furchtbare Sache, wenn die Stimme böse ist, wenn sie freundlich ist, das gibt's auch, naja, unangenehm, aber wurscht. Und da war auch der Mann, der diese Sendung gemacht hat, sie war die Producerin, hörbar. Und die haben natürlich das schon, keine Ahnung, 50 oder 100 Mal gemacht. Und die BBC hat es einfach als Standardart, Radio zu machen, drauf. Und das ein bisschen so rückwirken zu lassen auf unsere Radiosendungen, dass man auch den Gestalter etwas mehr spürt und dass es nicht diese scheinbare Perfektion ist, die da aus diesem öffentlich-rechtlichen Radio kommt, damit einfach die sehr guten Themen und Möglichkeiten diese Art des Radios, finde ich, stärker zur Geltung kommen. Das wäre für mich schon ein schöner Weg. Also wieder ein bisschen was fließen zu lassen. Aber nicht beim ersten Mal. Ja. 70 Mal. Na wirklich, es geht erst los ab 70. Keine Ahnung. Na gut, Daniel, hast du noch was? Ja. Ein Punkt hätte ich noch. Ja, ja, gerne. Wie würdest du denn die Chancen einschätzen, die Podcast-Szene in Österreich auch zu stärken? Also vor 2-3 Jahren, ich glaube mittlerweile ist es 3 Jahre her, habe ich gemeinsam mit 2 Kollegen einen Podcasting-Workshop, also ein Barcamp, ja, gemacht in Wien zum Thema Podcasting. Ja, ja. Und seither gibt es immer wieder mal die Idee, naja, jetzt wo es diese Podlove-Workshops, ja, gibt, wieso könnte man sowas nicht, ja, auch mal in Wien machen? Ja, sehr gut. Würdest du sagen, wärst du dabei? Ich wäre dabei. Es ist nämlich wirklich ein bisschen ein Wissen beteiligt, wie man diese technischen Geräte zusammenschließt und welche man geschickterweise hat. Es ist nicht sehr viel, aber das zu wissen, ist eigentlich die größte große Hürde. Es sich zu tun trauen, ist die zweite Hürde und es zu entwickeln. Ich wäre dabei, weil es sehr gescheit ist. Gerne. Und hättest du auch das Gefühl, man würde auch eine kritische Masse zusammenbekommen? Also wenn wir da zu dritt da sitzen würden, wäre es wahrscheinlich auch zu wenig. Also ich meine, der Auphonikmann Georg Holzner, glaube ich, heißt er. Holzmann? Holzmann. Georg Holzer? Müssen wir schauen. Ich glaube Georg Holzer. Georg Holzer ist aus Graz, ist ein Österreicher. Der, ja, wäre ja potenziell schon einmal praktisch aus Österreich. Der war auch da, ja, als wir den ersten Workshop gemacht haben. Und schauen wir einfach, weil ich glaube, was ja beim letzten Podlove-Workshop in Berlin war, dass eben Ralf Stockmann Reaper, dieses Aufnahmeprogramm, für Podcaster vereinfacht hat. Was man, glaube ich, bräuchte, wäre, ich bin heute mit einem Fotokoffer gekommen, ein fertiges Set an, du hast einen kleinen Koffer mit einem 4-Spur-Zoom Aufnahmegerät, ein fertiges Set, wo praktisch Headsets drinnen sind, das notwendige Kabel, noch eine Seite, wie man eine WordPress-Seite installiert und wie man Auphonic dazu hängt. Und die Geschichte kannst du dann Menschen einfach geben, sie einschulen an einem Wochenende, auszuprobieren und dann mit halbjährigen Follow-ups, glaube ich, für Leute, die das weiter interessiert, würde man möglicherweise, kritische Masse in Österreich ist immer so eine Sache, kritische Masse in Österreich, Also 20 Leute ungefähr sollten es schon sein. Ja, ja. Wenn man Vereine aktivieren kann, also ich habe jetzt ein bisschen Einblicke zu den Bienenzüchtern. Und wenn man, und da gibt es so viel Wissen, was in diesen Vereinen steckt, wenn man denen das als Möglichkeit verklickern könnte oder zeigen könnte, wie man nämlich, und das ist ja der Joker, und deswegen kommt das auch aus der Chaos Computer Club-Ecke. Bei den Hackern geht es ja darum, Wissen weiterzugeben. Also nicht zu verstecken, sondern einfach jemanden anzulernen, anzuschulen. Dazu muss ich ihm einfach einmal erzählen, was ich weiß. Wenn man das als den Leuten aus den Vereinen zeigen könnte, dass sie damit Wissen weitergeben können, so wie wir das mit Stimmen der Kulturwissenschaften machst und nicht mit der physikalischen Soiree und Lob und Tadel, dann könnte es eine kritische Masse möglicherweise entstehen, weil es dann wirklich auch die Ballungszentren und wie hier jetzt den 6. Stock eines wissenschaftlichen Institutes verlässt. Schon. Ja, ich denke, und genau für solche Dinge ist Podcasting ja ideal. Ja. Also Wissen zu vermitteln, das teilweise sehr speziell ist, eben wo man normalerweise sagen würde, das ist zu sehr in der Nische, aber genau, ja, da ist es richtig. Und genau da funktioniert es sehr gut, das Wissen zu vermitteln. Und man kann ja dadurch, dass es ja in Österreich ja Deutsch gesprochen wird, mit den Ergebnissen dieser Gespräche in den deutschsprachigen Raum gehen. So gesehen wäre das ja durchaus auch verlockend, auch diese Zeit zu investieren. Absolut. Und es gibt momentan noch viel zu wenig rollende R's in deutschsprachigen Podcasts. Nein, also, ja, wirklich. Also es gab wie heißen die Burschen von der Mur? Der Mur-Podcast aus Graz? Der Mur-Podcast aus Graz mit Mundart und Dialekt. Den habe ich aber jetzt aus den Augen verloren. Ich habe ihn eigentlich abonniert. Es kann sein, dass seit langem dass nichts mehr gekommen ist. Ja. Ich meine, Menschen sind schon sehr auf Video konditioniert und dass Audio Only oft nicht, also das braucht so viel Reden, dass man das irgendwie nachvollziehbar macht. Aber ich denke, der Inhalt ist der Schlüssel. Wenn wer Inhalte hat und interessiert ist, diese weiterzugeben, ist das der Einstieg in die Podcasterei. Ich denke auch. Ja. Vielleicht wird es jetzt über den neuen Webplayer besser und noch leichter auch einzusteigen. Ja, ja. Da stellen wir was zusammen. Gut, Daniel, dankeschön. Sehr gerne. Das war das Gespräch mit Daniel Messner von den Stimmen der Kulturwissenschaften. Diesen Podcast findet ihr im Web unter stimmen.univie.ac.at. Jetzt aber zu Florian Freistetter. Er ist Wissenschaftsjournalist und von ihm sind die Sternengeschichten. Ein Podcast. Ich habe Florian in Krems getroffen, auf seiner Fahrradtour der Donau entlang. Er war unterwegs zu einem Vortrag in Wien. Er erzählt jetzt über das Podcasten. Ich bin Florian Freistetter, ich bin Astronom und Wissenschaftsautor. Und Podcaster. Das hätte ich jetzt unter Wissenschaftsautor mit subsumiert, also Autor quasi, also Wissenschaft, ich erzähle über Wissenschaft, sagen wir so. Nämlich dieses Erzählen hat schon in sich, ja? Okay. Ja, es kommt darauf an, also ursprünglich habe ich halt immer gerne geschrieben, das heißt, mein erstes Medium war halt, ich habe halt angefangen Blogs zu schreiben und dann Bücher geschrieben, Zeitungsartikel geschrieben, das war halt das, was für mich immer am natürlichsten war, Geschichten aufzuschreiben, aber vom 1,5 Jahren haben wir gedacht, man könnte doch mal halt diese Podcast-Sache ausprobieren, weil es halt ein ganz anderes Publikum ist. Also es gibt halt viele Menschen, die hören halt lieber oder schauen lieber, anstatt zu lesen, und die erreicht man halt nicht, wenn man was schreibt, sondern die erreicht man halt über andere Methoden. Also ich habe zuerst gedacht, ich mache vielleicht was mit Videos, weil ja das ganze YouTube-Videoszene und so weiter, doch, da ist ja ein wahnsinnig großes Publikum. Aber da muss man halt technisch viel Bescheid wissen, bis man halt so halbwegs qualitativ vernünftiges Video hinbekommt. Also da muss man wirklich Kamera und Mikrofon und Licht und weiß Gott was alles noch hinbekommen. Und da bin ich jetzt immer noch dabei, das zu lernen. Und quasi als leichteren Zwischenschritt habe ich gedacht, probierst du mal Podcasten aus. Und das hat dann, man muss zwar auch ein bisschen sich mit Technik auskennen und ein bisschen was lernen, aber das ging dann eigentlich relativ gut. Also da kann man relativ schnell mit relativ vergleichsweise geringen Aufwand doch was halbwegs Gutes produzieren. Und das habe ich ja gemacht und das läuft ganz gut. Warum gerade vor 1,5 Jahren? Das würde mich interessieren. Das war gar kein besonderer Anlass. Das war einfach, wie gesagt, mein Blog lief gut. Das hat gut das Publikum gehabt. Ich habe einfach gedacht, ich möchte noch was Neues machen. Also das Blog habe ich zu dem Zeitpunkt jetzt dann schon 5-6 Jahre lang gemacht. Und so, jetzt möchte ich mal was Neues machen. Und dann dachte ich, okay, jetzt mache ich halt Podcast. Also das war jetzt kein bestimmter Anlass, dass ich das gemacht habe. Aber es war eben vor 1,5 Jahren auch gut möglich. Und das war ja vor 3-4 Jahren auch nicht so gut gegangen. Ja, ich denke mal, dass sicherlich auch die Hörgewohnheiten oder die Konsumationsgewohnheiten sich geändert haben. Wahrscheinlich, da bin ich jetzt kein Experte, auch durch die Smartphones, weil jetzt, da hat man jetzt wirklich eine Möglichkeit, wo jeder überall sofort diese Podcasts abrufen kann. Also früher, ich habe die früher auch ab und zu gehört, da musste man halt die irgendwie wo runterladen, auf einen MP3-Player überspielen und so weiter, was halt dann doch umständlich ist und vielleicht auch wieder technisches Wissen voraussetzt, was viele nicht haben. Und jetzt, wie gesagt, mit dem Smartphone braucht jeder im Prinzip nur zweimal irgendwo draufklicken und dann hat man das. Also jetzt hat auch irgendwie ein Freund von mir hat auch für meinen Podcast eine App gebastelt, wirklich halt für die halt wirklich, wo man halt nicht überhaupt nichts wissen muss. Also bei der App gibt es genau einen Knopf zum Draufklicken und wenn man auf eine Folge draufklickt, dann wird die automatisch runtergeladen und abgespielt. Also da braucht man echt nichts mehr wissen dafür. Also jeder, der ein Smartphone hat, kann Podcasts hören. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum die halt jetzt einerseits so populär geworden sind, dass halt, weil es halt den Leuten leichter fällt, die zu hören, und andererseits eben ist es auch mit der Technik immer leichter, die zu produzieren, weil es halt auch immer wieder das technische Wissen, was man haben muss, ist immer weniger, weil es halt immer bessere Tools gibt, um das machen zu können. Und die Qualität ist nämlich wirklich auch wichtig. Also wenn das sich gut anhört, kann man einfach das auch gut hören. Also sonst, wenn es wie aus der Kloschüssel klingt. Ja, also man muss jetzt kein professioneller Sprecher sein oder irgendwie sowas oder kein professioneller Radiomoderator. Aber wie gesagt, wenn man dann irgendwie das irgendwie rauscht und knackt und irgendwie man da vor sich hin irgendwie murmelt, dann hört man vielleicht irgendwie 5 Minuten zu und dann lässt man es bleiben. Also die Qualität ist schon, spielt schon eine Rolle, das stimmt. Also das war bei mir am Anfang, hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich das halbwegs auf eine vernünftige Qualität hinbekommen habe. Also wenn man sich die ersten Folgen anhört, ist das vielleicht auch noch nicht bei mir so, wie man es sich erwarten würde. Aber jetzt mittlerweile mit diesen ganzen Tools, die da verfügbar sind, läuft es eigentlich recht gut. Und das ist, wie gesagt, kaum ein großer Aufwand, das zu machen. Folge 79, der Raum zwischen den Sternen, glaube ich, war das. Ja? Heute ist Folge 80 erschienen. Also jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Folge 80 über? Sonnenflecken. Wie ist diese Folge entstanden? Könntest du das einen Einblick geben, wie sowas entsteht? Wie kommt es dazu, dass es dann am Freitag eine gibt heute? Naja, ich habe erstens gedacht, also ich wollte das quasi, was ich persönlich wichtig finde, auch beim Bloggen oder bei generell bei solchen Sachen, ist immer, man muss immer schauen, dass man regelmäßig was macht. Das ist jetzt nicht so sehr, dass man jetzt irgendwie, man muss nicht jeden Tag was machen, aber man sollte das regelmäßig machen, dass die Leute auch wissen, was sie erwartet. Also sie wissen, da kommt jetzt immer wieder was. Und darum habe ich mir halt von Anfang an das Ziel gesetzt, ich mache das halt einmal die Woche. Und ich habe gedacht, Freitag ist so ein guter Tag, das ist halt irgendwie so für Wochenende, dann kann man das quasi so zum Wochenende anfangen, hört man sich eine neue Folge an. Also das war jetzt kein besonders großer irgendwie Planung dahinter. Aber wie entsteht, also was hat das alles an Vorbereitung gebraucht, dass es heute Folge 80 über Sonnenflecken gibt? Zuerst braucht man halt ein Thema, das man sich ausdenkt und bei mir sind die Themen halt absichtlich, also das ist kein Podcast, wo ich irgendwie über aktuelle Forschung spreche oder sowas, das mache ich in meinem Blog, sondern die Sternengeschichten sollten wirklich so halt Geschichten sein, die man sich auch in 5 Jahren noch anhören kann, also wirklich so kurze Geschichten über Astronomie, über interessante, grundlegende Aspekte der Astronomie und ja, da schaue ich halt immer, was mir halt gerade so einfällt, was halt irgendwie mir gerade in den Sinn kommt, also dass ich lese dann vielleicht irgendwelche Bücher, dann fällt mir wieder ein, ach, darüber könnte man mal was erzählen und ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die Sonnenflecken gekommen bin. Das habe ich irgendwie, ich glaube, ich bin irgendwo am Bahnhof gestanden und habe irgendwo gerade in einem anderen Podcast, glaube ich, hat vielleicht wer was über Sonnenflecken erzählt. Dann habe ich gedacht, dass, ja, da habe ich in meinem Podcast irgendwie, habe ich das noch nie erwähnt, das ist ein interessantes Thema und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich Sonnenflecken und dann schaue ich mir das halt an. Also die Folgen bei mir dauern alle so im Schnitt 10 Minuten ungefähr, also auch absichtlich so kurz. Also es gibt viele Podcasts, die dauern oft irgendwie 1, 2, 3 Stunden, was viele Leute auch sehr gern haben. Also die wollen wirklich gern lange Geschichten hören, aber ich wollte wirklich so von Anfang an eben wirklich so kurze Stücke, also so eine Art, sind so wie Betthupferl quasi. Also Betthupferl, Wissenschaftsbetthupferl für Erwachsene, so ungefähr kann man sagen. Oder auch für Kinder, also die sollten es auch hören können. Also sollte generell was sein, was halt wirklich, wo man halt nicht jetzt sage, okay, jetzt muss ich mal 2 Stunden Zeit nehmen, um das zu hören, sondern wirklich, das kann ich mal jetzt so kurz hören. Also 10 Minuten dauert das ungefähr und dann überlege ich mir halt, was will ich in den 10 Minuten alles erzählen, mache mir Notizen, schreibe mir das ein bisschen auf. Also ich habe jetzt nicht so, dass ich mir quasi den Text, den ich spreche, 1 zu 1 aufschreibe, aber ich habe schon quasi einen Text, der vor mir liegt und den ich halt dann quasi so als Notiz, als Unterlage verwende für Sprechen. Ja, und dann das Schreiben, wie lange dauert das? Halbe Stunde oder sowas, je nachdem. Dann habe ich das Equipment, starte die Aufnahme und dann spreche ich das da rein. Das dauert dann halt auch, je nachdem, wie oft ich mich verspreche, wie oft ich irgendwo die das Telefon klingelt nebenbei, wenn ich es nicht ausgeschaltet habe oder sonst irgendwas. Also das dauert halt auch 1/4 Stunde. Dann muss man das kurz nachbearbeiten, also halt die Versprecher irgendwie rausschneiden, das halt durch die diversen Tools durchlaufen lassen, die dann die Qualität entsprechend machen und dann auf den Servern hochladen, einen kurzen Artikel dazu schreiben, dass es veröffentlicht wird. Also insgesamt kann man sagen, für eine Folge 1 bis 2 Stunden ungefähr ist halt der Aufwand, der das braucht, um das zu produzieren. Rückmeldungen, kriegst du was mit, was die Hörer sagen? Das ist ein bisschen schwer. Also es gibt, wie gesagt, Podcasts, die so ein bisschen so interaktiv von Anfang an sind, also so Talkshow-mäßig, wo halt wirklich auch mit Zuschauer, wo der Podcast selbst von den Zuschauerreaktionen bestimmt wird inhaltlich. Das ist bei mir nicht. Also bei mir sind es wirklich halt abgeschlossene Geschichten und insofern habe ich da jetzt nicht so das gleiche Maß an Rückmeldungen, wie ich es im Blog hätte, weil im Blog habe ich ja direkt die Kommentarsektion darunter, wo halt ständig Diskussionen stattfinden. Beim Podcast kann man nicht so leicht kommentieren. Also das ist halt, das konsumiert immer auch anders. Also das konsumiert man ja auch irgendwie, das hört man sich irgendwann an und dann hat man nicht unbedingt immer gleich die Möglichkeit, da jetzt irgendwie einen Kommentar dazu zu schreiben. Das heißt, da sind wesentlich weniger Rückmeldungen und ich habe auch festgestellt, dass von dem bisschen, was ich da mal probiert habe rauszufinden, dass das Publikum, das den Podcast hört, dass das größtenteils ein ganz anderes Publikum ist, als das, das den Blog liest. Also die Überschneidung zwischen den Lesern meines Blogs und den Hörern meines Podcasts ist nicht recht groß. Aber ich sehe es halt so bei den diversen, man kann ja das irgendwie bei iTunes und sonst irgendwo, bei diesen ganzen Plattformen, wo man halt die Podcasts konsumieren kann, kann man das ja bewerten und kommentieren. Und da ist das Feedback eigentlich durchweg positiv. Also das ist jetzt nicht, da bin ich recht zufrieden. Und was bringt dir das Ganze, also dir persönlich? Also einerseits ist es halt Teil meines Jobs, also es ist halt wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit und verdienen tue ich mit dem Podcast wenig. Also es, man könnte es natürlich irgendwie, man kann solche Podcasts genauso wie alle anderen Medien auch irgendwie monetarisieren. Also es gibt viele Kollegen, die halt irgendwie Podcasts, die halt so einerseits Auftragsproduktionen haben, wo zum Beispiel irgendwelche wissenschaftlichen Organisationen wie irgendwie das die Holzmann-Gesellschaft oder sowas oder Fraunhofer-Gesellschaft, die halt irgendwie Podcasts produzieren lassen. Man kann das natürlich, man kann sich sponsern lassen, kann Werbung machen, also das gibt es die Möglichkeiten alle, das habe ich bei mir nicht. Bei mir der Podcast quasi, das Geld, was über den reinkommt, das läuft über so Mikrospenden, Flatter-Dienste, wie das heißt. Also das ist halt so, ist jetzt kein großartiger relevanter Betrag, aber es ist halt einfach ein Medium, mit dem ich Leute erreichen kann, die ich mit meinen anderen Medien nicht erreichen kann, also mit meinen Zeitungsartikeln, Blogartikeln, Büchern, die ich da nicht erreichen kann, die kann ich beim Podcast erreichen und so dann vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen auf meine anderen Aktivitäten aufmerksam machen. Also das Podcast ist halt einfach für mich ein Instrument, ein Werkzeug, um quasi meine Arbeit, meine gesamte Arbeit bekannter zu machen, als ich es sonst könnte. Du leistest dir auch immer wieder ein Gespräch mit Holgi. Was macht sie da? Ja, also Holger Klein ist ja in der deutschsprachigen Podcast-Szene einer von den ganz Großen, also der wirklich, wer deutsche Podcasts hört oder deutschsprachige Podcasts hört, der wird Holger Klein kennen, weil der ihm da wirklich sehr, sehr viel macht. Und den habe ich vorher auch schon mal diversen Radiointerviews und so weiter kennengelernt. Und wir haben uns immer überlegt, dass halt es wird im Fernsehen, im Radio wird ständig über alles geredet, ja, also über Kultur, über Politik, über Sport. Ständig sitzen irgendwelche Leute da, die vielleicht auch gar keine Ahnung haben, aber quatschen stundenlang über alles, ja. Aber bei Wissenschaft passiert sowas nicht. Über Wissenschaft, da gibt's halt irgendwie so die klassischen Experteninterviews, wo irgendwie ein Experte quasi im Laborkittel da irgendwie seine Wissenschaft erklärt oder irgendwelche Features, wo dann halt irgendwelche Kameras durchs Labor getragen werden und sowas. Aber es wird nicht einfach so. Also Wissenschaft ist immer noch irgendwas, worüber man anscheinend einfach nicht mal so plaudern kann. Ja, also da haben die Leute immer noch Hemmungen, dass man über Wissenschaft darf man nur reden, wenn man Experte ist. Ja, und das ist halt natürlich, das ist Unsinn. Ja, also Wissenschaft ist was unser Leben genauso bestimmt, noch stärker bestimmt wahrscheinlich als Politik, als alles andere, über das ständig geplaudert wird. Und deswegen sollte man auch über Wissenschaft einfach so quatschen können, einfach so reden können. Und darum wollten wir halt mal einfach so, Holger Klein und ich, wir setzen uns halt irgendwie alle zwei Wochen zusammen und reden halt einfach über Wissenschaft. Ja, jetzt, Holger Klein ist halt, der ist Radiomoderator, der ist kein Wissenschaftler. Ich bin zwar Wissenschaftler, aber wir reden nicht nur über Astronomie, sondern eben auch über Wissenschaft, bei der ich kein Experte bin. Und wir reden halt einfach drüber. Also wir suchen uns irgendwelche interessanten Meldungen aus der Wissenschaft. Wir stellen die vor, wir erzählen, was wir davon halten, wie wir das sehen, ob das uns irgendwie betrifft oder sonst irgendwas, was das für Auswirkungen haben könnte. Also einfach genauso, wie man halt irgendwie über die letzte Wahl redet, wie man über die Pressekonferenzen der Politiker redet, über die Spiele von den Fußballmannschaften, genauso reden wir halt über die Wissenschaft, weil das halt einfach etwas ist, was viel stärker irgendwo in die Öffentlichkeit getragen werden sollte, dass Wissenschaft eben ein ganz normaler Bestandteil des Lebens ist, über den man auch als Normalsterblicher ganz normal mit allen reden können sollte. Und dieses Quatschen miteinander ist natürlich auch ein Kontrast zu Sternengeschichten, wo du praktisch selbst eine Geschichte erzählst. Richtig, genau. Also das ist halt dieses andere, diese Wissenschafts-Talkshow quasi mit Holger Klein. Das ist halt wirklich eben, das ist wieder so ein interaktives Format, wo es halt wirklich auch darum geht, dass man einfach jetzt frei, ohne großartige Vorbereitung, ohne großartige Planung, einfach frei losquatscht, um halt auch mit Rückmeldungen vom Publikum mit einbeziehen und so weiter. Und bei mir, meine Sternengeschichten sind halt wirklich, die sollen halt abgeschlossen für sich stehen, die sind halt wirklich, die sind durchgeplant. Ja, also da sage ich genau das, was ich sagen will, weil die halt wirklich, die sollen halt jetzt genauso noch so interessant sein, wie sie in 5 Jahren noch interessant sind. Also die soll man immer und überall hören können und dieses Wissenschafts-Talkshow-mäßige, das ist natürlich, das ist genauso wie jede andere Talkshow, die ist irgendwie, wenn sie gesendet worden ist, ist sie schon uninteressant, weil es meistens immer aktuelle Ereignisse sind. Also das ist quasi so der Unterschied zwischen Tageszeitung und Buch quasi. Ja. Also meine Sternengeschichten sind so ungefähr wie meine Bücher, ja, die sind so geschrieben und so produziert, dass man halt irgendwie auch länger was davon hat. Und diese Wissenschafts-Talkshow-Geschichte mit Holger Klein, das ist halt eher so wie Blogartikel, wie Zeitungsartikel, die halt, wenn man sie konsumiert hat, dann hat man sie konsumiert und dann sucht man sich was Neues. Du hast ja Astronomie studiert, Doktorat, glaube ich, gemacht. Genau, ja. Was sagen denn deine wissenschaftlichen Kollegen, die so gar nichts von Wissenschaftsvermittlung wissen oder nicht machen? Wird man da mit einem suspekten Auge ein bisschen angeschaut oder ist es, freut sich da jeder, dass einer über das redet, was man eigentlich den ganzen Tag tut oder die ganze Nacht bei den Astronomen? Es kommt drauf an. Also ich persönlich habe hauptsächlich von meinen Kollegen, die ich persönlich kenne, habe hauptsächlich positive Rückmeldungen bekommen. Also den Leuten, denen gefällt das. Aber generell kann man sagen, dass also dieses Engagement für Öffentlichkeitsarbeit, Blogs, Podcasts, was auch immer, in der Wissenschaft eher nicht so gern gesehen wird, was aber jetzt nicht unbedingt daran liegt, dass die Wissenschaftler das doof finden, sondern eher, dass das System das nicht unbedingt fördert. Also in dem wissenschaftlichen System, das wir derzeit haben, wird die Karriere eines Wissenschaftlers beurteilt anhand des Forschungsoutputs. Ja, also je mehr Fachartikel ein Wissenschaftler publiziert hat, desto besser sind seine Karrierechancen, desto größere Chancen hat er, Fördergelder zu bekommen, Projektgelder zu bekommen und so weiter. Und das führt natürlich dazu, dass alles, was eben nicht dieser Produktion von Forschungsartikeln dient, dass das der eigenen Karriere schadet. Also es muss jetzt nicht unbedingt Podcast sein, das reicht auch schon, wenn man irgendwie ein zu aktives Privatleben hat, wenn man halt irgendwie nicht irgendwie 70, 80 Stunden die Woche an der Uni sitzt, sondern eben vielleicht auch mal irgendwie eine Familie hat und dann irgendwie mal irgendwie am Wochenende früher nach Hause geht oder sowas. Also auch das ist halt in dem derzeitigen System alles sehr, sehr hinderlich, wenn man halt Karriere machen will. Und dadurch, dass halt, es gibt, die Wissenschaftler sind meistens sehr begeistert von ihrem Job, ja, also die machen den sehr, sehr gerne und die wollen auch den Leuten sehr, sehr gerne darüber erzählen, nur sie können sich's halt schlecht leisten, weil halt irgendwie die Zeit, die man für wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit aufwendet, ist halt meistens verlorene Zeit, wenn man es nur aus der Sicht des wissenschaftlichen Bewertungssystems betrachtet. Dann müsste man halt irgendwie das System so ändern, dass halt die Organisationen, die Gelder vergeben für Projektgelder oder für Stellen, dass halt dort bei der Auswahl auch halt Engagement in Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt wird, zum Beispiel. Wenn das passieren würde, dann würden sich Unmengen Wissenschaftler mit großer Begeisterung der Öffentlichkeitsarbeit widmen, weil das eben auch wahnsinnig wichtig ist, gerade in solchen Fächern wie Astronomie. Denn Astronomie ist im Prinzip reine Grundlagenforschung. Ja? Also jetzt irgendwie andere Fächer wie irgendwie technische Physik oder sowas oder Biologie, Medizin, die können sich auch noch irgendwie über andere, die können noch irgendwelche Patente machen, können irgendwelche Produkte machen mit der Industrie kooperieren, die können auch auf andere Art und Weise Geld bekommen. Grundlagenforschung wie Astronomie finanziert sich mehr oder weniger ausschließlich über öffentliche Zuwendungen, also über Steuergelder. Und wenn man da keine Lobby hat, dann fällt es den Politikern leichter, dort Gelder zu streichen, weil die streichen die Gelder dort, wo sich keiner darüber aufregt. Und deswegen ist es quasi schon im Sinne der Wissenschaftler selbst, der Bevölkerung zu erzählen, warum das wichtig und interessant und faszinierend ist, was man macht. Denn je mehr Menschen darüber Bescheid wissen, wie wichtig, interessant, faszinierend eine Wissenschaft ist, wie die Astronomie zum Beispiel, desto schwerer wird man es haben, bei dieser Wissenschaft Gelder zu kürzen. Also das ist auch durchaus im Sinne der Wissenschaft selbst, sich für Öffentlichkeitsarbeit zu engagieren. Also es liegt nicht so sehr an den Wissenschaftlern, dass da wenig Engagement stattfindet, sondern eher am System dahinter. Und insofern ist eben das die Tatsache, dass eben Sachen wie Podcasten oder Bloggen als negativ oft empfunden wird von Kollegen, ist eben nicht so sehr der Grund, dass eben die Leute die Tätigkeit an sich schlecht finden, sondern es schlecht finden, dass dadurch eben weniger Zeit für die Forschungsarbeit übrig bleibt. Weil das eben das ist, was momentan im wissenschaftlichen System zählt. Mhm. Kannst du dir erinnern, was in deinem Leben, war das in der Schule oder vorher schon, dazu geführt hat, dass du ein Vermittler bist, ein Wissenschaftsvermittler? Es ist schwer zu sagen. Also ich habe eigentlich schon immer, als ich schon studiert habe, dann da habe ich mich eigentlich noch nicht so sehr für Öffentlichkeitsarbeit interessiert. Ich habe halt gern über meine Arbeit geredet, aber jetzt nicht unbedingt öffentlich. Das hat erst ein bisschen angefangen, wie ich dann nach meinem Doktorat an der Uni Jena meine erste Stelle als richtiger Wissenschaftler gehabt habe. Da musste ich dann auch Vorlesungen halten, habe dann auch die Einführungskurs in Astronomie gehalten und den Übungskurs dazu. Und da musste ich halt die Unmengen Fragen von den ganzen jungen Studenten beantworten zu allen möglichen Themen. Und da habe ich eben gemerkt, okay, das ist eigentlich ganz interessant, das zu machen, darüber zu reden, also das zu vermitteln. Und habe dann eben auch Führungen gemacht an der Sternwarte und so weiter, habe mich halt einmal für das Thema engagiert, habe öffentliche Vorträge gehalten und alles. Und das habe ich immer gemerkt, dass mir halt das durchaus auch genauso wie die Forschung selbst Spaß macht. Und habe es halt immer weiter ausgebaut, habe dann eben auch mein eigenes Blog dann angefangen zu schreiben, was dann auch mir sehr großen Spaß gemacht hat. Und habe dann halt noch ein paar Jahre so parallel als Wissenschaftler und Wissenschaftsvermittler gearbeitet, bis ich dann eben gemerkt habe, dass es eben nicht möglich ist, beides parallel zu machen in dem derzeitigen System. Also man kann nicht beides gleichzeitig gleich intensiv betreiben. Man muss sich zwangsläufig für eins entscheiden und ich habe mich halt dann entschieden, die wissenschaftliche Forschung bleiben zu lassen und mich nur noch auf die Wissenschaftsvermittlung zu konzentrieren. Das mache ich jetzt seit 3 Jahren und das läuft eigentlich ganz gut. Und wie hörst du selbst gerne Podcast? Also wie, was? Und manche Leute sagen nämlich, dafür habe ich eigentlich zu wenig Zeit. Doch, also ich höre sehr viele Podcasts. Ich habe die halt auch auf mein Smartphone drauf und meistens immer gehe ich jeden Abend, nachdem ich mit der Arbeit fertig bin, gehe ich nochmal irgendwie so 2 Stunden spazieren oder sowas. Dann höre ich da eben diversen Podcasts oder wenn ich irgendwie joggen gehe oder sowas, dabei höre ich die Podcasts auch beim Schwimmen. Ich habe sogar einen wasserdichten MP3-Player. Also wie gesagt, das ist halt da höre ich halt dann, die nutze halt die Zeit, wo ich halt keine Bücher lesen kann oder nicht halt nicht arbeite, da höre ich dann halt die Podcasts. Also ich schaffe schon sicherlich so 2 Stunden Podcast hören pro Tag, das kommt sicher ungefähr hin. Also da reicht die Zeit schon. Und man muss nicht hinschauen. Genau, also man muss sich halt irgendwie schon konzentrieren drauf, auf was man hört. Also ist irgendwie, wenn man jetzt irgendwie gleichzeitig arbeiten und Podcasts hören oder sowas, ist ein bisschen schwierig. Aber ich weiß, viele machen es beim Autofahren, also statt irgendwie Radio zu hören beim Autofahren oder Musik oder sowas, hören die halt Podcasts. Ich habe kein Auto, also insofern ist das bei mir kein Thema, aber viele hören es halt bei der Hausarbeit. Also genauso wie halt viele Leute Radio hören, hören mittlerweile halt viele Leute Podcasts statt normalem Radioprogramm. Genau, das hat bei mir auch abgenommen, das normale Radio hören. Obwohl ja auch mittlerweile sehr viele Radiosender ihre Programme auch als Podcast veröffentlichen. Also ich weiß, bei der BBC zum Beispiel ist es ganz extrem. Also die haben teilweise eigene Podcast-Serien, die haben ihre Radioprogramme, die als Podcast veröffentlicht werden. Also da gibt es ein Unmengenprogramm an Podcasts. Bei den deutschsprachigen Sendern kommt es auch so langsam, dass die Teile ihrer Programme noch als Podcast-Feed hinterher veröffentlichen. Also die Grenzen zwischen Radio und Podcast, die vermischen sich immer mehr. Das war das Gespräch mit Florian Freistetter. Seine Sternengeschichten findet ihr auf den scienceblogs.de beziehungsweise, ja, wie alle anderen Podcasts auch, findet ihr die Sternengeschichten in den Verzeichnissen von iTunes oder über Instacast. Und jetzt machen wir noch einen Sprung in den Norden Deutschlands, nach Hamburg. Ich habe mit Nele Heise gesprochen. Sie ist Medienwissenschaftlerin und forscht im Bereich der Podcast-Szene. Das Gespräch mit ihr habe ich über Skype geführt. Sie hört man dabei perfekt, mich hört man nicht. Daher habe ich mich gleich ganz rausgeschnitten und Nele wird jetzt ungestört über das Phänomen Podcast sprechen. Podcasts oder Podcasts, wie wir sie jetzt heute kennen, die vielleicht eher nicht von professionellen Radioleuten gemacht werden, haben schon auch Anleihen an das Radio, weil gesprochenes Wort ist so das eine. Es erinnert ja auch an so Talk Radio, wie man es vielleicht schon lange kennt. Ich glaube, was noch so ein bisschen der Unterschied ist, ist auch die Konvention, die da eine Rolle spielt. Podcasts sind unglaublich unterschiedlich. Also sie, der eine, der spricht das alleine ein, der andere hat einen Laber-Podcast, wo man zu viert sitzt und sich auch mal ins Wort fällt. Also es gibt sozusagen diese Etikette, würde ich sagen, wie sie sie im Radio gibt und wie sie sich ja auch über 90 Jahre Radiogeschichte etabliert hat, die kennt man sozusagen im Podcast nicht, was es ein bisschen wild macht, was es auch aber so spannend macht, weil es ja so unterschiedlichste Formate gibt. Also Podcasts sind einfach konventionsfrei erst einmal und werden dann von dem Podcaster selber sozusagen mit Leben gefüllt oder mit einer eigenen Erzählweise vielleicht auch. Es gibt ja so ein bisschen zum Beispiel die gesellschaftliche Entwicklung oder gerade in der Wissenschaft die Entwicklung dahin, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer mehr dazu angehalten werden, ihre Inhalte und das, was sie tun, auch nach außen zu kommunizieren. Also das heißt, wir haben heute eine Situation, wo Wissenschaftskommunikation einen großen Stellenwert innehat. Und da ist zum Beispiel sowas wie das Bloggen, das passt nicht in den Alltag vieler Wissenschaftlereien. Ja, die schreiben ja sowieso schon den ganzen Tag, was weiß ich, für viele Inhalte. Und ich glaube, da hat das Podcasting in den letzten Jahren auch viel, hat sich dadurch gewandelt, dass zum Beispiel mehr Akteure dazu gekommen sind, dass beispielsweise Wissenschaftler wie der Herr Freistetter oder wie Daniel Messner oder wir selbst am Institut machen das jetzt auch, Podcast als eine Form der Wissensvermittlung und des Transfers von Wissens nutzen. Und ich glaube damit, und vielleicht hebt es deswegen auch ab, das Podcast hören in letzter Zeit, dass durch die Akteure und durch den Wandel der Inhalte, durch die Breite der Inhalte, die dazukommt, dass dadurch auch mehr Hörer oder eine andere Hörerschaft dazu kommt. Ich glaube, so am Anfang war Podcasting, was vielleicht normal ist, es gibt eine neue technische Verbreitungsmöglichkeit für Audioinhalte und da setzen sich stärker erstmal die Nerds und die Geeks mitten auseinander, die vielleicht so auch mit technischen Themen in ihrem beruflichen Alltag zu tun haben und dass sich das jetzt unter anderem durch die Inhalte eben auch wandelt. Aber man muss sagen, Podcasting und Podcast hören ist nach wie vor eine Nische, ja. Also das ist immer noch nicht Mainstream. Es ist vielleicht stärker Mainstream, wenn man daran denkt, dass Radioinhalte der professionellen Medienorganisation jetzt online verfügbar sind. Aber was so diese Privatpodcaster oder diese unabhängigen Podcaster angeht, ist es nach wie vor eine Nische und eine Nische, die unheimlich viele oder vielleicht viel buntere Themen in den letzten Jahren bedient, als es zuvor der Fall war. Also da gibt es eine engagierte Truppe, zum Beispiel um das Podlove-Projekt herum, die sozusagen sich darum bemühen, die technische Infrastruktur für die Produktion von Podcasts zu verbessern. Was die antreibt, ist einfach erstmal für sich selber Vorteile zu schaffen, ja, oder vielleicht auch eine unabhängige Infrastruktur zu schaffen, wo sie eben selber sagen können, das und das wollen wir, das und das sind unsere Bedürfnisse, ja. Also das ist natürlich auch über die Jahre gewachsen, die Erfahrung mit dem Podcasten, wo man dann sagt, oh, das regt mich so schrecklich auf, ich will das jetzt einfach selber an die Hand nehmen. Und ich denke, das andere ist schon auch, es einfacher zu machen, weil Podcasts produzieren hat nach wie vor eine viel höhere Eingangshürde meines Erachtens als zum Beispiel das Aufsetzen von einem Blog. Aber was ich eben auch so denke, vielleicht, weswegen das so abhebt, Podcast machen hat aus meiner Wahrnehmung eine sehr hohe Inkubationszeit. Das heißt, viele der Podcaster, mit denen ich spreche, die haben ganz lange nur gehört. Ja, die haben gehört, haben gemerkt, da fehlen mir Inhalte oder ich will da jetzt auch mal was dazu sagen oder ich habe eigentlich auch ein spannendes Thema. Zum Beispiel, was wir jetzt ja erleben in den letzten Jahren, sind, dass auch viel mehr Frauen podcasten und sich das trauen. Aber die Inkubationszeit ist ein bisschen länger und das heißt, wir haben jetzt vielleicht so einen nachschleppenden Effekt von Leuten, die schon seit mehreren Jahren Podcasts hören und jetzt sozusagen den Mut gefasst haben und auch die Initiative ergriffen haben, das selber zu machen, auch weil es neue technische Infrastrukturen gibt, die zum Beispiel vom Podlove-Projekt entwickelt werden. Also man hat immer so das Gefühl, wir leben in einer Informationsgesellschaft, ja, wo an jeder Ecke einen die Infos anspringen und man aber Orientierung braucht und auch eine Art von Meinungsbildung. Und ich glaube, viele Podcasts erfüllen das auch. Die sind ganz meinungsstark. Die sind auf die Person bezogen, die das dort machen. Ja, der Mensch, der den Podcast macht, steht häufig im Vordergrund, oder die Menschen, auch die Dynamik zwischen diesen Personen, dass die sich mal streiten können, dass die mal aneinander geraten können, dass die gemeinsam in 2-3 Stunden schöne Argumente entwickeln können, für und wieder abgleichen. Und das ist einfach ein Raum, den man in den normalen Medien einfach gar nicht dafür hat. Ne? Das ist ja auch diese Offenheit des Formats, ist ja auch, ich kann eben 4 Stunden das machen und ich finde auch dafür Hörer. Es ist egal, ob das so lang ist, ja, und das würde ja kein Radiosender mitmachen. Beispielsweise, oder auch kein Fernsehsender. Das heißt, die Podcasts bieten einen Raum für Aushandlung und für vielleicht das gepflegte Gespräch. Vielleicht sind auch Podcasts oft gar nicht so stark an die Hörer gerichtet, sondern man spricht eben miteinander, ja. Aber es gibt auch andere Podcasts. Also so ein wunderschönes Beispiel ist In trockenen Büchern von der Alexandra Tober, die was Wunderbares macht, ja, die Autorin ist, eine tolle Sprache hat und die sich einfach alleine hinsetzt und eine halbe Stunde über ein Fachbuch oder Sachbuch spricht und diese trockenen Inhalte auf eine ganz wunderschöne, erfrischende Art auch mit persönlichen Anekdoten versetzt dem Hörer nahe bringt. Und ich glaube, das ist es eben auch, was Podcasts so einzigartig ja macht im Vergleich zum Radio. Es ist was ganz Persönliches. Vielleicht ist es auch so die Rückkehr des DJs oder wie man das früher im Radio hatte, ja, oder es gibt es ja immer noch in Amerika, glaube ich, eine ganz große Tradition, dass eben der Radio-DJ ist der Typ, auf den die Hörer abfahren, und der kann fast machen, was er will, ja, der wird eben dorthin gesetzt vors Mikro, um die Leute mit dem zu unterhalten, wie er oder wie sie denken oder was sie sozusagen bewegt. Und das ist, glaube ich, vielleicht so eine gewisse Renaissance jetzt, die wir auch beim Podcast sehen. Ich glaube, auch wenn dieses, was dahinter steckt, sich dahinzusetzen und was vorzubereiten, auch über längere Zeit, ich glaube, das ist auch etwas, wo vielleicht mehr Hörer zum Podcast hören kommen werden. Weil ich kenne auch Leute, die zum Beispiel gar keine Podcasts von Privatleuten hören, sondern die dann auf die Angebote der Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel zurückgreifen, weil sie eben auch mit gewohnten Soundmustern oder Produktionsmustern, also die haben sozusagen einen bestimmten Anspruch an die Klangästhetik beispielsweise oder an die Art und Weise, wie Inhalte vermittelt werden. Das Schöne ist ja beim Podcast hören, wenn ich so ein Verzeichnis habe wie iTunes oder podcast.de oder was auch immer das da gibt, da stehen die aber nebeneinander. Also da steht sozusagen der professionelle Radio-Content neben dem Content von Menschen, die das eben aus einer Hobby-Motivation machen oder einfach, weil sie Spaß daran haben, selbst ein alternatives Medium zu präsentieren. Ja. Also es kommt wirklich, die Konvention setzt der Podcaster oder die Podcasterin selber, ja. Er muss nicht sozusagen anhand bestimmter Kriterien der, wie ist das, 5W-Fragen oder so, jetzt eine Information aufbereiten, sondern er sucht sich das selber. Und ich glaube, da gehen auch einzelne Podcasts auch sozusagen kleine Evolution durch, ja. Also das heißt, da fängt man halt mal an und relativ laienhaft mit einer vielleicht schlechteren Audioqualität und macht halt eben erstmal. Und so über die Zeit entwickelt sich dann auch ein gewisser Anspruch. Und ich glaube, so was wir jetzt erleben mit so Sachen wie der Podlove-Initiative, mit dem Projekt, die ja auch stark mit solchen Akteuren wie Auphonic zusammenarbeiten, was wir da so sehen, ist, dass dieser gewachsene Anspruch, der drückt sich in solchen Sachen aus. Und ich glaube, heute die Podcaster, die heute anfangen, können da drauf aufsetzen, ja. Die fangen heute mit einer wesentlich besseren Audioqualität an, als es früher der Fall war. schönes Beispiel. Also es gibt da wunderbare Podcasts aus Amerika. Culture Digitally ist da so eine. Die machen ganz, die behandeln tolle Themen, was digitale Kultur und sozialwissenschaftliche Betrachtungen dazu angehen. Aber deren Audioqualität, das ist denen einfach egal, ja. Die haben da so ein bisschen vielleicht so einen American Style drauf. Aber vielleicht auch nochmal, was so ein, auch so ein Ausdruck der veränderten Wahrnehmung vielleicht von Podcasts ist oder wie sich die Szene oder dieses Medium so entwickelt hat, ist ja zum Beispiel letztes Jahr gewesen, wo der Soziopod das erste Mal oder der erste Podcast war, der in Deutschland mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet wurde. Und ich glaube, das ist sozusagen, ist auch Ausdruck einer gewissen Renaissance des Mediums und auch einer Weiterentwicklung. Die Abhängigkeit von der Persönlichkeit, die den Podcast macht, hat da doch bei einigen dazu geführt, dass sie das, ja, ich monetarisieren ist so ein schlechtes Wort, ja, die aber das richtig professionell angehen und umsetzen und dafür dann auch bezahlt werden. Und ich glaube, es ist auch zum Beispiel nicht nur Tim oder Holger Klein, ist das beste Beispiel, Radiomensch, der einfach Podcasts nutzt, um sein Business zu erweitern sozusagen oder sein Geschäftsfeld. Sowas wie Hoaxilla beispielsweise, die ja einen riesen Fankreis auch in der Skeptiker-Szene zum Beispiel haben, die sich eben da auch stark professionalisiert haben und zwar in einer recht kurzen Zeit und dann gesagt haben, wir machen eben, wir schreiben dazu auch noch Bücher, wir machen die Hörertreffen, wir machen uns, wir nehmen das richtig als ein professionelles Standbein sozusagen auf. Also solche Akteure kommen eben jetzt auch noch rechts und links dazu. Und das ist übrigens auch nichts Neues. Also ich glaube, gerade so am Anfang 2003, 2004, 2005, so in diesen Anfangsjahren, da ging es ja auch, glaube ich, ganz plötzlich, ganz schnell, das war so der Hype, ja, da ging der Podcast-Hype los, dass man dann versucht hat, das zu professionalisieren. Da gab es dann einen Podcast-Tag, glaube ich, in Köln war das, wo man dann darüber geredet hat, oh, wie kann man denn jetzt ein Business aus diesem Podcast-Ding draus machen? Also diese, das war dann einfach aber viel zu früh, ja. Der Hype war da, man wollte jetzt plötzlich da Geld rausziehen und das professionell aufziehen und dann ein richtiges Business draus machen. Und da waren dann alle super enttäuscht, ja. Und Leute, die Pioniere und Veteranen, die das seitdem machen, die sind ja häufig heute noch dabei und die machen das einfach seitdem immer kontinuierlich weiter und ganz beständig so. Und die haben ja auch ganz feste Hörerkreise, die wirklich dabei geblieben sind. Ich glaube, das war damals schon ein dramatisches Ding, ja, für Radiomacher auch, ja, plötzlich liegt jetzt beim Hörer sozusagen die Möglichkeit, dass der sagt, ach, ich höre das dann, wenn ich will, ich höre das unabhängig vom Zeitplan der oder vom Programmmacher, ja, ich mache auch mal eine Pause zwischendurch, ja, ich sozusagen die Kontrolle liegt stärker beim Hörer. Und ein tolles Ding ist auch diese Archivierungsfunktion, ja, die es vorher vielleicht gar nicht so stark gab beim normalen Radio. Und da würde ich fast sagen, nicht für die Kiste produziert, sondern die Leute, die hören sich das dann vielleicht rückwärts an, ja. Ist wie ein bisschen wie beim Blog, ja. Den kann man ja auch rückwärts oder wie gesagt, umgekehrt chronologisch, glaube ich, ist die Bezeichnung, auch nachhören, ja. Aber das ist zum Beispiel, das ist mir neulich nochmal so durch den Kopf gegangen, als wir ein Seminar dazu hatten zum Thema Podcasting. Was es zum Beispiel stark unterscheidet von so Webradios, ist der Fokus aufs Wort. Und der kommt nicht nur vom, wir reden jetzt alle mal nett miteinander, sondern es hat auch klar rechtliche Gründe, ja. Also weil einfach GEMA-freie Musik, das muss man raussuchen und so und dann muss man es lizenzieren lassen am besten. Also ich glaube, bei der GEMA sind heute irgendwie fast nur 70 Podcasts oder so lizenziert, die haben das auf ihrer Seite da stehen und das der Rest fokussiert sich dann doch stärker aufs Wort, einfach weil die rechtlichen Rahmenbedingungen so schwierig sind und beim Webradio ist es genau andersrum, da ist es nämlich viel stärker die Musik so im Fokus. Stichwort Hörertreffen. Manche Podcaster treffen sich mit den Hörern. Klar, das stellt auch eine Bindung her oder es ist ja auch der Ausdruck der Verbundenheit zwischen Podcaster und Hörern. Und ich glaube, das andere, das ist einfach etwas, was ich jetzt als praktische Podcast-Forschung bezeichnen würde, dass er einfach rausfinden will, wann, wie, wo, was hören Leute eigentlich meinen Podcast? Wie kann ich das optimieren? Wie kann ich das Hören für die erleichtern? Was geht ihnen eigentlich so durch den Kopf? Also das ist ja vielleicht auch der Vorteil gegenüber dem Radio. Ja, das Radio sendet einfach raus. Man weiß relativ wenig über die Hörer selber, außer so die üblichen Kennzahlen und vielleicht noch weiteste oder Tagesreichweite oder wie sich das nennt, weitester Hörerkreis und so. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Qualität vom Podcast, dass das Level, auf dem man interagiert mit den Hörern, wesentlich niedriger ist. Ja, also es ist wesentlich horizontaler oder flacher. Ja, deswegen sind ja zum Beispiel auf den Blogs, auf denen viele Podcasts gehostet werden, die Kommentarbereiche so wichtig. Es gibt viele Formen von Interaktion, zum Beispiel wenn, es gibt ja Podcasts, die live streamen, also die aufnehmen in einer Live-Situation, die also sich nicht nur zur Aufnahme davor setzen und da zum Beispiel Interaktion mit dem Chat, ja, dass dort Leute im Chatroom sitzen und Informationen recherchieren während der Live-Sendung. Das ist etwas, was das Radio nie machen würde, weil es viel zu stark, glaube ich, an der Autorität des Hörfunkmachers sozusagen kratzen würde, wenn jetzt plötzlich der Hörer noch mithilft, irgendwas zu recherchieren. Und das, ich glaube, das ist sozusagen da diese leichte Anarchie, die dort auch zum Ausdruck kommt. Das ist auch das, was es so reizvoll macht. Ansonsten vielleicht zu Hörern ist noch zu sagen, ich glaube jetzt die ARD/ZDF-Online-Studie, die hat das nochmal so ein bisschen abgebremst, die Euphorie der letzten Jahre, indem sie halt sagt, dass nur 5% überhaupt gelegentlich Podcasts hören, ja, von den Befragten dort. Aber was man sehen kann, ist, dass mehr junge Leute das nutzen. Und das heißt, also da kommt jetzt vielleicht auch nochmal so eine Generation, die das seit so 2-3 Jahren eben auch hört, aufgrund bestimmter Leute oder Inhalte, die dann so nachwächst und das viel selbstverständlicher in ihren Medienalltag eingebettet hat. Und da sehe ich zum Beispiel auch die Radiosender stark in der Pflicht. Also die Öffentlich-Rechtlichen, dass die ihr Podcast-Angebot kontinuierlich ausweiten und das auch zum Thema machen. Also ich glaube, der einzige Podcast von einer Radiosendung, wo ich mal gehört habe, dass es zum Thema wird, dass es die Podcasts gibt, war vor kurzem Sanft und Sorgfältig von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und das sind ja auch zwei recht bekannte Persönlichkeiten so in der zumindest in Deutschland in der Öffentlichkeit. Und die, ich glaube, die, wenn die sowas pushen und das Format immer wieder in ihre Radiosendung einbetten, dann kann das wirklich ein Zug, dadurch kann ein Zug entstehen, dass mehr Leute das hören und nutzen. Ich finde es ganz, das ist wirklich eine Sendung, die geht 2 Stunden, die läuft eigentlich auf Radio 1 und wurde jetzt auf deutschlandweit umgestellt. Und was die dort 2 Stunden machen, ist im Grunde ein Laber-Podcast. Also die machen im Grunde das, was viele andere Podcasts machen im Radio. Und solche Sachen sind ganz wichtig. Aber da sieht man nochmal oder hört man sozusagen auch nochmal, wie stark das auch an den Persönlichkeiten hängt, denen wir gerne zuhören wollen auf Dauer. Also viele Podcasts, die sozusagen von privaten oder freie Podcasts oder unabhängige, wie man auch immer die nennen möchte, die werden, ich glaube, da ist man einfach gespannt, was hat er jetzt erlebt, wie gehen sie bestimmte Themen an, was haben die denn da jetzt wieder für eine Meinung dazu, oder man hat das Gefühl, ach, ich kenne den schon so gut, weil ich höre, also ich weiß schon, dass er das wieder auf eine ganz bestimmte Art und Weise diskutieren wird und darauf freue ich mich, wohingegen man beim Radio schon auch, also man hat sich einfach über 90 Jahre Radiogeschichte auch mit bestimmten Sprechformen und Darstellungsformen, ist man einfach so vertraut, dass man ganz genau weiß, was man erwarten kann. Und ich glaube, so bei bestimmten Formaten, was das Podcasting angeht, ist immer noch viel Überraschungseffekt dabei, weil es eben ja, also manchmal hat man ja das so Gefühl, also die Leute, die Podcasts machen, haben ja so ein hohes Sendebewusstsein, Also hier, keine Ahnung, Tobi Bayer, mit dem hatte ich gestern ein schönes Treffen, eine längere Sitzung. Der erzählt ja dann einem auch immer erstmal gleich, dass er, was er mit seiner Mutter, was da jetzt wieder los ist und so. Also es ist immer noch so eine Mischung aus diesem privat sich in ausbreiten vor aller Öffentlichkeit und Inhalten vermitteln. Aber das ist ja das Schöne, das Format bietet eben so ganz unindividuelle verschiedene Zugänge und vor allen Dingen auch zu Nischenthemen. Also das ist der Riesenwert vom Podcast ist, dass es eine Nische ist, die ihre Hörer hat und in der sich unheimlich viele verschiedene spannende Themen entfalten, die es oft nicht in die Mainstream-Medien reinschaffen. Und ich finde eigentlich auch, dass da in der Nische dürfen die gerne verbleiben, weil das ist lauschig, das ist kuschelig, da kann man machen, was man möchte, da gibt's eine gewisse Freiheit, und manche sind damit erfolgreicher und das ist auch okay. Und dann gibt's diejenigen, die von ganz wenigen gehört werden, dafür umso heiß geliebter sind. Also da sollen sich die Podcaster entspannt zurücklehnen und sagen, wir machen das schon richtig. Also ich höre eigentlich Podcasts immer auf dem Weg zur Arbeit. Das ist dann meistens U-Bahn oder auf dem Fahrrad. Dann höre ich's abends, wenn ich in der Küche irgendwas mache und zum Einschlafen tatsächlich. Das ist schon richtig ein Ritual und etwas, was ich wirklich ungern misse, aber ganz unterschiedlich. Also ich höre Podcasts wie Logbuch Netzpolitik, weil ich ja beruflich auch mit dem Internet zu tun habe, also zum Internet einfach vor. Da will ich einfach nachvollziehen, was im politischen Bereich passiert. Ich höre so Sachen wie, wir müssen reden, um mal so ein bisschen abzuchecken, wie ist denn jetzt hier gerade der Diskurs zu bestimmten Themen? Was sind gerade wichtige Themen oder Akteure? Das ist so das eine und dann ein paar Wissenschaftspodcasts, wo ich dann einfach was mitziehe oder so Sachen wie der Weisheit, wo ich einfach die Leute mag und sie lustig finde. Also vieles auch mehr so im Bereich Unterhaltung und ja, irgendwie nicht alleine sein vielleicht auch manchmal. Ne? Das ist ja immer so der Effekt, also dass man vertraute Stimmen hört, die einem irgendwie das Gefühl geben, es ist alles gut, es ist wie immer. Und das können Podcasts ja auch. Also ganz unterschiedliche Sachen. Ich merke aber auch, es gibt auch so Phasen, ja. Also es gibt Podcasts, die hört man dann bis zum Erbrechen hoch und runter und am besten das ganze Archiv 5-mal hintereinander. Und dann so über die Zeit wendet man sich dann anderen zu. Das ist ja auch das Spannende. Also ich kann mir beim Podcast mein ganz eigenes Repertoire zusammenstellen an Themen und Inhalten und Leuten, denen ich gerne zuhören möchte. Und das kann sich auch über die Zeit ändern, ja. Dadurch, dass viele Menschen heute auch mobil sein müssen, lange Reisezeiten haben, pendeln und so weiter und so fort, dadurch passt eigentlich Podcast perfekt in die heutige Zeit, so meines Erachtens. Aber hat sich noch nicht so durchgesetzt. Vielen Dank an Nele Heise nach Hamburg für dieses Gespräch, von dem man nur die Hamburger Seite, also ihre Seite, gehört hat. Ich war da nicht dabei. Ich war in Wien auf der anderen Ende der Leitung, die nicht aufgenommen hat. Die Stinger dazwischen, diese Musikstücke, es tut mir leid, die hören sich ja nicht ganz optimal an, aber das ist eben das einzig rechte Freie. Bis auf den Lob und Tadel Schlussmusikstreifen, den ich einmal in Schottland aufgenommen habe, das rechte Freie, das man eben im Radio verwenden kann. Podcast verwenden kann. Na schau. Das war jetzt eine lange Ausgabe von Lob und Tadel zum Phänomen Podcasten. Ich habe meine Favoriten auf www.lobundtadel.eu auch für euch zusammengestellt. Nicht nur von unabhängigen Podcastern sind das eben Podcasts, sondern auch meine Favoriten von den etablierten Radiostationen. Da kann man quer durch die Welt reisen, nach Kanada, nach Deutschland, Australien auch. Und es gibt da unglaubliche Schätze. Hinschauen war mal. Beim Podcast hat man die Augen frei. Da kann man zuhören, während man spazieren geht, in der Werkstatt sitzt. Ich höre zum Beispiel mit einem Bluetooth-Headset in nur einem Ohr viele Podcasts, da habe ich das zweite Ohr frei. beim Fahrradfahren zum Beispiel oder beim Spazierengehen mit dem Hund. Wenn ich wen treffe, räume ich diesen Bluetooth-Ohrhörer aus dem Ohr raus. Das geht schnell und unauffällig. Lob und Tadel war das. Ich freue mich, wenn ich von euch was höre. Meldet euch mal, damit ich weiß, wer ihr seid. www.lobundtadel.eu. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.